Da es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt... Welcome to the show. Jo, jetzt mal, genau. Jetzt nimmt er auf. Mir fiel ja auf, das werde ich heute erzählen, dass ich in zwei Podcasts mal reingehört habe. Die da in Südniedersachsen machen das genau andersrum. Die Variante kannte ich vorher auch noch nicht. Also es ist kein Witz, die fangen praktisch eine halbe Stunde vor ihrer Sendung an mit live. Okay. Und zwar nur live und zeichnen das wohl auch nicht auf. Und da haben sie dann, irgendwas probiert, was von Hogwarts, diese Bonsche, die so wie bei Harry Potter schmeckt. Eine halbe Stunde lang. Ich hab das nicht, das verliert sich so. Hä? Aber was? Auf was jeden für Bonsche? Wie? Was? Also sie haben so Vorplänkel gemacht. Die haben so, irgendwie ja. Bonsche durchprobiert oder was. Was auch immer. Also thematisch war das jetzt weg vom Cashen. Aber haben praktisch eine halbe Stunde sozusagen live vorher schon rumgekaspert. Also nicht negativ gemeint, sondern einfach rumgealbert. Und fangen dann praktisch pünktlich mit der Konserve dann an, so dass die, da haben die Live-Zuschauer sozusagen mehr davon als von der Sendung. Bei uns ist es ja genau andersrum. Oh, das ist eine interessante Variante, aber die Live haben dann mehr von der Sendung als die Konserven. Also ja, der also Sinn man, kann ja dann ob nur man sein. Da mehr von hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber also so ist es ja. Also die ja letztendlich haben sie ein bisschen mehr zumindest zu hören, die Live-Hörer. Ja, und so schaffst du es natürlich ein paar mehr Live-Hörer zu. Ja, aber unsere Überlegung ist auch, die mit den Live-Hörern interagieren wir und weil wir das mit den Konservenhörern nicht können, kriegen die jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel. Hört sich gut an, so habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, nicht mal gedacht. Marketing. Nee, ich habe das irgendwo mal bei irgendeinem anderen Podcast schon von vor vielen Jahren, der hat das auch so gemacht, dass die nicht live gehört haben, noch in der Konserve ein bisschen mehr hat. Und ich fand diesen Effekt eigentlich ganz cool, weil ich will die Leute gar nicht dazu zwingen, live zu hören. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Dass, wenn einer Bock hat, das zu tun, soll er es tun. Ja, man muss auch sehen, unser Podcast dauert auch sehr lange. Also wenn live heißt dann wirklich, du opferst mindestens 2 Stunden an einem Freitag. Nee, habe ich gesehen. Da müssen wir nachher noch mal gucken. Ich habe mir die YouTube-Videos ja mal angeguckt. Wir haben mal, also ist ja absurd, ne? 400 Abrufe von diesem YouTube-Film gehabt. Wurde ja auch gehypt ohne Ende. Ich hab echt gedacht, merkt ihr es alle noch? Oder? Aber tatsächlich 400 Mal. Und wenn du da mal draufklickst, da kannst du dir, die haben ja bessere Statistiken bei YouTube. Ja. Und dann siehst du schon. Das ist aber schön romantisch. Ja, ich denke auch. Und dann siehst du schon, okay, also 20, 30 Minuten die meisten. Ne, manche haben auch durchgehört, aber viele so, die gucken mal rein, weil es was Neues ist. Ich denke mal auch, dass wir dieses Mal nicht die Hälfte haben. Ja. Aber es müssen auch etliche durchgehört haben, weil wir haben wirklich ernsthaft über unsere neue CDN-Seite da, haben wir ja jetzt mal Zahlen, die wir nicht beeinflussen können, haben wir tatsächlich so 200 Hörerzugriffe weniger. Das habe ich mir mal interessiert angeguckt. Ich fand, was mich so gewundert hat, dass man das live hört, und nebenbei ohne Ton das YouTube gucken. Das ist doch zeitversetzt, weißt ja, du? Da musst du ja erstmal. Ja, oder du guckst es, aber dann ist der Chat versetzt. Also eigentlich ist dieses Live-Fernsehen Schwachsinn, das kann man nicht anders sagen. Aber wenn das ein paar gucken, wir uns kostet ja nicht viel, das zu liefern. Also von daher. Warte mal, ich Es gibt ja einen, der nicht live hört, weil er heute in Stuttgart rumfährt. Wer denn? Der liebe Mirko. Der hat nämlich heute Geburtstag. Der Nickname ist Weihnachtshasen. Warte, wir senden ja noch nicht. Ja, wieso? Du nimmst doch auf. Der hört ja eh das nur. Ach ja, stimmt, ja. Ja, ja, aber wir wollen ihn live ja auch nennen. Ja, dann okay, oh, wir warten. Ja, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal den Verkehr erwähnt. Den sollte ich nämlich erwähnen. Wir haben jetzt 1 Minute. Ich starte den Scheiß einfach mal wieder, weißt du? Du, ich kapiere das immer noch nicht. Wie kann man eine App wie OneNote entwickeln und die Druckfunktion nicht drin haben? Ja, bei Apple-Schrott, aber bei Windows geht das. Oh, hallo, das ist doch von Microsoft entwickelt. Ja, aber das ist ja ein Apple-Gerät. Auf den Windows-Geräten geht's. Naja, logisch. Aber ich kaufe mir doch dann... Ich kaufe mir dann doch kein Windows-Tablet, weil es da geht, sondern ich würde mich doch, wenn ich das Tablet schon habe, gegen die App entscheiden. Ja, so richtig durchdacht ist das nicht. Starte mal. Ich habe noch nie behauptet, dass Microsoft irgendetwas durchdenken würde. Ach, jetzt soll ich wieder Titel ein. Was haben wir denn? DSM wie viel? DSM. Ja, jetzt kommst du wieder. Ach, ich schreibe da dem DSM irgendwas hin. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Moment. Ist doch egal. Ja, warte. Ach, jetzt kriege ich MixLR das nicht mal automatisch auf Facebook geschickt. 65 haben wir heute. Leck mir mal Arsch, ey. Das machen wir jetzt alles nicht. Wir senden jetzt ein. Oh, mach zu. Er schließt das hier nicht. Ich fasse es nicht. Was will der denn jetzt? Jörg, 65. Continue. Auf jeden Fall müssten wir jetzt auf Sendung sein. Hallo, hört ihr uns? Eins fehlt mir noch. Wir haben kein Technikchaos, möchte ich betonen, sondern wir müssen so viele verschiedene Übertragungen starten. Du musst dann auch noch den Link als Topic setzen. Dann kommt jeder, der in den Chat reinkommt, hat das dann als Topic. Aha. Ach so, jetzt DSM muss ich den benennen. 65. DSM 65? Ja. 065. Wir haben ja echt die wenigsten Folgen, ne? Wir sind echt schwach. So, und jetzt muss ich das irgendeinem hier, das mache ich sowieso immer nicht. Bla. Jetzt müsste das auch gestartet sein. Und wir haben hier unten auch ein Bild. Oh, du. Wir sehen das? Oh, ja, perfekt. Sieht man, ach so, jetzt ist das noch die Leiste. Ist noch die Leiste sonst drin, sähe man auch unsere Mandy. Wichtig so, ist der Pullover. Lass sie nicht hetzen, siehst du? Wir haben jetzt... Jetzt haben wir das Video. Mal eben kurz gucken. 1000 Mics habe ich. Oh, scheiße. Ich muss jetzt mal über diese 3 Bildschirme rollen. 1000 Mics habe ich an. MixLR habe ich an. Und jetzt haben wir auch noch Google an. Jetzt musst du den Link kopieren, genau, und als jetzt Topic setzen. Und dann können wir auch mal anfangen mit eigentlichen Podcasts. Nee, wo ist der Link? Den zeigt er jetzt hier gerade so eben noch an. Ja, scheiße, ich muss doch breiter machen. Ja, mach. Jetzt weiß ich, warum wir breiter brauchen. Zuschauer, damit wir müssen ja gucken, wie viele Millionen an Zuschauern. Guck mal, haben. Der Link ist schon drin. Also guck mal, jetzt ist halt einfach von Interceptor. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oh, Interceptor hat. Ja, nimm den. Ich glaube, du findest das auch über Namen. Ja, aber als Topic muss sie noch setzen. Kopieren muss es eh. Topic habe ich eh völlig vergessen, siehst du? So. Ist ein ja alles Topic. Spannend. Udube. Wie setze ich denn ein Topic? Da musst du in NixSurf reingehen. Oh, ich krieg gleich einen Krampf hier. pass auf, wir machen einfach mal weiter. Scheiße auf. Na, hau es rein. Ja, mache ich ja nebenbei, aber du fängst einfach mal an. Ich fange einfach mal an. Gut, dass wir einen Zettel ausgegeben haben, ne? Ja. Und grüße auf diesem Wege den hört sich immer blöd an, das ist wie bei der Abrocker. Doch, den Weihnachtshasen, der hat nämlich heute Geburtstag, steht in Stuttgart im Stau und hat geschrieben, er hat endlich mal einen Grund, unseren Podcast zu hören. Deswegen jetzt der Gruß, Happy Birthday und da das bestimmt, war's schon. Jetzt kannst du eigentlich schon wieder ausmachen. Der geht bestimmt Waffeln essen, so wie ich ihn kenne. In Stuttgart? Egal wo. Er ist immer neidisch, wenn ich Waffeln esse. Das kann er gar nicht gut sehen. Wenn du Waffeln isst? Ja. Grundsätzlich poste ich davon auf Twitter ein Bild und das ist immer hart für ihn. Okay. Ach so, die Kuchen, ja, das war auch wirklich hart für mich. Bin ich jetzt eigentlich Gott? Ich habe doch jetzt Message Surf. Nee, du hast dieses Ad noch nicht davor. Aber unter De Buddy steht Die. Das ist auch nicht schlecht. So, nochmal. Bist du sicher, dass es nicht ist? So, was haben wir noch? Lass unsere Hörer nicht warten. Ich lasse nicht warten. Ich wollte nur heute sagen, heute an diesem Tag da. Im Jahre super. Jetzt haben wir im Chat oben drin. Achso, letztes Mal war denen das zu wenig Bewegung im Bild. Ich muss also so ein bisschen zappeln hier. Zappeln. Aber guck mal, ich finde ich lege erstmal meine Hand entspannt zur Seite. Das Mandy heute nur bedingt gut zu sehen. Achso, das ist, weil dahinter abgedeckt ist. Mandy ist zu sehen, ja. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja, warum nicht? Nee, wir müssen jetzt erstmal ein was sagen. Weißt du, was heute ist, Jörg? Ja. Das müssen wir sagen, heute ist Viagra-Tag. Und wir sind auch wirr, weil wir noch nicht gesagt haben, wer Mandy überhaupt ist. Oh. So, guck mal, so hält der Kopf auch besser. Ja. So, das ist Mandy. Na? Sag hallo. Du musst doch irgendwann erklären, glaube ich, warum du nicht im Bild bist. Das fragen sie mich immer wieder. Ich sage, weiß ich doch nicht. Du wolltest da nicht rein, also mache ich das nicht. Aber warum? Also, das frage ich nicht. Ja, ich habe mich bei Germany's Next Topmodel beworben und bin da auch im Fernsehen live zu sehen. Und da sind natürlich die Rechte, die Bildrechte bei dieser Sendung. Musst unterschreiben für, ne? Das kenne ich, das Problem. Genau. Ja. Also, was ich sagen wollte, heute ist Viagra-Tag und deswegen haben wir zur Feier des Tages heute mal uns beide zwei reingehauen. Wenn also während des Chats irgendwas passiert oder während der Live-Sendung, es liegt daran. Sind wir dicht. Ja, ich spüre noch nichts und wenn ich mir Mandy so anschaue, jetzt mal unter uns. Was Jörg, klickt mal im was? Auch beginnt? Haben wir. Aha, Mensch, das hat er gut gesagt, ne? Wir haben hier noch nicht übertragen. Ach, mein Gott, Feuerweise, man kann auch Korinthen kacken hier. Also mal für die, die jetzt nur Konserve hören, das ist einfach, wir lassen ja noch dieses Mal ein YouTube-Hangout live laufen. Öffentlich für alle. Jetzt muss ich auch wedeln, muss ich ja bewegen. Und wir haben heute einen Gast, und zwar ist Mandy dabei. Und Mandy ist aufblasbar. Mandy hat sich beworben für eine neue Reviewerstelle in Niedersachsen. Ja. Und sie wird uns heute Rede und Antwort stehen, wenn die Gurke verschlungen ist. Ja, und man sieht, sie hat schon ein Stück drin. Ich habe, sie hat auch noch durchaus andere Stellen, wo das, aber die sind, da ist die, ich habe die, wie heißt die, Hygieneversiegelung noch nicht abgemacht, deswegen können wir da jetzt Jörg, nicht jetzt mal ganz, ganz ehrlich, hast du die irgendwo hervorgepolt oder hast du einen Einkauf gestartet? Die habe ich tatsächlich eingekauft für 13,95 bei Amazon. Okay. Ich würde an eurer Stelle aber niemals danach suchen oder gucken, weil danach kriegt ihr aber diese Vorschläge, ob ihr was kaufen wollt. Und dann wird es peinlich, wenn du auf Arbeit bist. Und wenn ich die auf der Arbeit jetzt aufmache, mein Amazon, dann denke ich mal alle, ich bin pervers. Was mir da vorgeschlagen wird, ist schon echt heftig. Aber jetzt mal ganz ehrlich, guck sie dir mal genau an. Ich frage mich immer, wie das geht. Da geht das schon wieder mit dem Pulli los. Also, was habt ihr alle gegen meinen grauen Pulli? Ich bin über die Straße gegangen, Mandy sagt, boah, hast du einen geilen Pulli, ey, ich komm mit. Und jetzt, ne? Sowas müsst ihr erstmal zu Hause im Keller kriegen. Und Mandy führt den auch gut aus, wie ich das so sagen darf. Das stimmt. Aber jetzt mal, guckst du dir mal genau an, Jörg. Jetzt muss man mal drüber nachdenken. Eigentlich bringt Mandy doch nichts. Also entweder du bist völlig durch oder du hast die Augen zu. Guck mal genau hin. Also das. So, ich meine, Mandy hat drei Saugen dürfen. Also wir wollen jetzt nicht zu viel machen, weil die nicht sehen. Nee, wir müssen unseren Podcast sonst auch. Und wir möchten als Abschluss zu Mandy, die jetzt ja die ganze Zeit hier sitzen wird, als Tracer-Avatar. Dies ist zum Beispiel auch, das gibt es dann zu Tracer dazu. Zu Mandy dazu. Das ist das Reparaturset. Das ist ein Klebeflicken und ein bisschen Klebetube dazu. Fand ich echt geil. Ich kann noch mal kurz was zu Mandy sagen, weil Mandy ist auch mit einer Bedienungsanleitung versehen. Nach dem Gebrauch steht hier mit lauwarmen Seifenwasser reinigen, ausspülen und trocknen lassen. Ach, da, er hat sie schon rausgesucht. Genau, das ist die Orion sowieso. Und wenn ihr jetzt alle auf diesen Link trägt. Die sieht aber nicht, also die sieht auf dem Foto viel besser aus als wirklich. Außerdem sitzt sie da. Deswegen habe ich sie ausgesucht und dann kriege ich die geliefert und dann ist das eine gebückte. Also das ist wirklich scheiße. Gebückte. Ja, ich muss hier die Beine ja nach hinten biegen. Also es ist ja, die sitzt ja anders, als sie jetzt sitzt. Eigentlich sind die Beine ja vorne. Also. Jörg, ganz ehrlich, also wer sich sowas wirklich für den Gebrauch holt, der vögelt auch eine Luftmatratze, weißt du? Ja. Also. Aber wir werden das verlosen, am besten. Jörg, ich wollte noch kurz sagen, was an diesem heutigen Tag passiert ist. Heute wurde nämlich das 1990 wurde das Sherlock Holmes Museum in London eröffnet an dem heutigen Tag. Ja, ach so, übrigens, du hast kein Dings an. Ne? Ich muss mir mal die Kopfhörer aufsetzen, nicht, dass wir im Hintergrund schon wieder ein tierisches Gejaule haben. Ich krieg das gar nicht mit, oder? Nee, also ich habe das immer aus. Und sagst Nikita Khrushchev ist der Nachfolger und Regierungschef der Sowjetunion geworden. Also wer sich jetzt fragt, ob er getrunken hat, nein, aber wir haben gedacht, das mal ganz witzig mal zu gucken. Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir hier mit so einem, mit so einem Porno-Avatar starten, dann müssen wir auch ein bisschen Weltgeschichte, ein bisschen Politik reinbringen. Was am heutigen Tag vor x Jahren passierte. Genau. Wobei ich gerade sehe, wir müssen eher unter Katastrophen gucken. Guck mal, Feuerwalze, lies das mal von Feuerwalze. Der ist mir im letzten Chat schon aufgefallen. Ein Bückstück. Der kennt sich aus, ne? Ja. Vielleicht verkauft er den Dinger. Was hat die norwegische Ölplattform bricht im Ölfeld zusammen? Na Mensch. Das ist alles harmlos, Ali, ne? Jo, heute ist nicht viel passiert. Oh, verheerendste Flugunglück der zivilen Luftfahrt, Mensch. Also guck mal nach, gibt's bei Wikipedia, das ist immer ganz witzig, da kann man mal ganz nachgucken, was am jeweiligen Tag passiert ist. Ist vor allen Dingen interessant, wenn man an diesem Tag Geburtstag hat. Auf de.wikipedia.org/wiki/ und dann das Datum. Jetzt habe ich schon wieder Wixi verstanden. Ich bin hier aber auch leicht an. Wixi TV wieder. Man, mach keinen Scheiß. So, haben wir das auch mal hinausgebracht. Wir müssen uns ja heute so ein bisschen, entweder reden wir ganz schnell oder wir müssen, ja, wir schreiben. Jörg, sag mal, ist der Pullover eigentlich aus der DDR? Ich weiß nicht, was ihr alle gegen diesen wunderschönen, also ausgesucht schönen Pullover. Jetzt mal, hast du den dir selber gekauft? Weiß ich nicht, der ist 20 Jahre alt, keine Ahnung. Aber ich benutze ihn nur zum Cashen, da brauche ich alte Pullis und der, lass ihn sein, wie er will, aber er hält. Also er fässt sich gut an, ja? Also er hält auch schon lange, also von daher... Ich fand auch übrigens zu dem Pulli und so, und dass wir das per Video gemacht haben von JR, diesen Thread sehr schön auf Twitter. Den ja. Mama, was hat der alte Mann mit der Banane und dem Affen vor? Dafür bist du doch leider etwas zu klein. Da musst du gleich wieder an die Kleine denken, die mal im Auto mitfährt und Podcast hört. Ja. Da sind jetzt echte Erklärungen wieder nötig. Herrlich. Da müssen wir jetzt auch sagen, dass Mandy nur die Gurke isst. Das stimmt. Auf da ist ja, nichts. Was auch sonst. Also ich wüsste jetzt überhaupt nicht... Wenn ihr alle lieb im Chat seid, ziehe ich nachher den Pullover etwas höher. Das könnte man auch nochmal sagen. Ja, so, aber nicht dann, zu hoch, weil wir auf YouTube sind. Die sperren uns live. Das sind Amerikaner, die schicken uns Drohnen und so. Oh, das stimmt. Pass auf, dann klopft es an der Tür, klopft es ja nicht. Da fliegt so eine Sprengladung rein. Genau, die kennt da keine Uhr. mir ist aufgefallen, der liebe Sascha, der kommt nicht zu unserem Hörertreffen, ja, die so faule Sau. Weichei, man kann ja wohl mal 500 Kilometer fahren. Echt? Für uns beide. Mein Gott. Also... Wir ich hätten meine, ja auch noch in Norden gehen können, dann wird 600 gewinnen und so ist es recht dicht. Also man muss auch positiv denken. Man muss sich auch fragen, worum wohnst du denn im Saarland? Ach, Saarland. Bei Saarland denke ich immer, das ist genauso groß wie der Gartenteich von Familie Klaus. Oder Saarland ist, man wird immer nur so Größenvergleichen benutzt. Das habe ich von dem Land Einkaufsgeschichte. Ja, genau. Sonst habe ich von dem Land noch nie was gehört. Also ist das nicht immer hin und her gewechselt? Frankreich, Deutschland, Deutschland, Frankreich? Ist das nicht immer noch Frankreich? Ja, teilweise schon. Also... Keine Ahnung, da kommt irgendwie nichts her. Ich glaub, ja doch, Oscar Lafontaine. Ja, ich sag ja, nichts kommt daher. Ja, also so. Ist schon, haben wir mehr erwartet von unseren Hörern. Sag mal, löschst du das eigentlich gleichzeitig hier raus? Jetzt mach ich's gerade. Ach so, ja, ich denke mir, wo sind die ganzen Themen mal hin? Wir haben heute so viel, dass ich einfach weglösche und sonst ist ja irre. Das ist ja Interaktion live. Jetzt wundere dich nicht, ich hatte die alle rausgeschrieben, was bei mir ja nun unüblich ist, weil ich eigentlich kein so wirklicher Eventgänger bin. Jetzt habe ich zwei Kabel, kann ich nicht mit aufstehen. Ich habe da ganz viele Events aufgeschrieben. Wow. Die liegen mir tatsächlich alle so, liegen am Herzen, ist jetzt übertrieben. Jürg, das musst du, stopp. Ja. Kennst du Roche González? Ist das die Schwuchtel, die beim Tanzen da, der immer... Ja, der war ja auch bei Germany's Next Topmodel, dieser Trainer. Ja, dann weiß ich. Wenn du jetzt also bitte wieder zurückkommst, dann musst du schon ein bisschen Hüftschwung zeigen. Ja, oh. Wir haben und mich nackig machen, oder? Ja. So, ich bringe jetzt erstmal ein Stück Marmorkuchen mit. Den habe ich selbst gebacken. Na gut, mit dem Thermomix gemacht. Du sagst, unser Chat wird nicht voll. Also wenn ich das jetzt so Schnitzeljagd, wir sind einfach immer so geniale Nicknames, Schnitzeljagd. Das können wir vielleicht noch vorziehen. Ja, der Chat wird deswegen heute nicht ganz so voll. Also ich habe heute ja mal andere Podcasts gehört, können wir ja mal vorziehen. Ich habe gedacht heute, ich habe Zeit. Wir haben ja renoviert hier im Haus und Heike hat ja das wieder alles eingeräumt. Und wenn eine Frau so ein Haus wieder einräumt, dann ist das ja, dann ist es besser, du bist nicht da. Ja. Das heißt, ich bin ins Büro verschwunden. Hatte nicht so richtig was zu tun, weil mir auch nicht so wieder richtig fit war. Hab mir heute einen Live-Podcast gemacht. Ich dachte, ich mache jetzt seit 4 Jahren einen Live-Podcast. Jetzt muss ich ja auch mal reinhören. Und dann habe ich angefangen mit Trio zu viert. Heißt nicht so? Ja, Trio zu viert. Ja. Trio zu viert. Viert, ja, das ist richtig. Irgendwann fing es dann ein bisschen verspätet an, dann konnte man reinhören. Das ging relativ einfach, brauchst du auf die Homepage klicken, so ähnlich wie MixLR, das war irgendein anderer Anbieter, den kannte ich bis jetzt noch nicht. Können wir uns aber auch mal angucken, falls MixLR zu teuer wird. Und bin dann auch im Chat, da war ich dann 40 Minuten komplett alleine, wie sich dann später so rausstellt, ich hatte das dann mal getwittert und bei Facebook geschrieben, war das der falsche Link, also deswegen. Aber so hatte ich wenigstens Platz. Ich wundere mich. Hast du dich mit dir selber unterhalten, oder? Ja, ich wundere mich auch schon so ein bisschen, dass überhaupt keiner von den Podcastern da drin ist. Aber ich habe gedacht, vielleicht haben sie es ja auch nur für die Gäste gemacht. Kann ja auch sein. Also andere Länder, andere Sitten. Von daher, also. Das, so war das bei mir bei dem ersten Kontakt mit IRC, als ich mich da irgendwo so im Raum war, weißt du, da habe ich gedacht, ist ja keiner da, aber vielleicht sehe ich die auch nicht, sondern habe ich erstmal was geschrieben, so, hallo, ist noch jemand da? Das wollte ich auch, habe ich auch einmal gemacht, als sie nicht wussten, ob sie sendeten, und kriegte dann überhaupt keine Antwort und saß immer so und dachte, naja, gut. Du kannst ja auch geblockt sein oder gemutet. Ja, wer weiß es. Also ich, wie gesagt, ich habe mir das einmal angeschaut, war ganz, also ist mal was anderes live zu hören, habe ich auch gemerkt. Ist auch ein bisschen doof, also nicht wegen dem Podcast, den ich gehört habe, sondern einfach, also wenn du auf Klo willst, wird es ja schon schwierig. Dann musste ich auf Handy umschalten, also ich kann nicht meinen PC mit aufs Klo nehmen. Ja, also danach habe ich mir dann den Cash-Podcast. Cash-Podcast aus Niedersachsen dann auch nochmal angehört. Also du wolltest gerade sagen, die Niedersachsen. Nee, ich wusste jetzt nicht genau, wie die genau Ja, die Niedersachsen, da fiel mir das an, das war wahrscheinlich. Ja, Südniedersachsen, genau. Okay. Und da bin ich dann auch nochmal rein. Das war auch okay, da konnte man auch gut mit zuhören und dann kann man auch so ein bisschen hören, wie die Qualität ist, ob die bei uns besser, schlechter ist, das interessiert einen ja schon. Braunauge, da juckt nix. Und da waren auch etliche im Chat, allerdings weniger als ich jetzt erwartet. Ich habe gedacht, die haben so einen Riesen-Chat, aber ist auch nicht so, also ja, vergleichbar mit uns. Und wir sind relativ voll. Ein bisschen weniger war es schon, aber auf jeden Fall habe ich da auch mal reingeguckt und habe ich schon so gedacht, mein Gott, ich... Also ich mache ja einen Zufall, vielleicht bin ich auch Paranoia, aber ich fand es jetzt auch echt ein bisschen unglücklich, dass heute jetzt irgendwie 3 Geocaching-Podcasts am Stück hintereinander, fand ich echt schon seltsam. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Und dadurch haben wir vielleicht weniger, weil der jetzt ab 15.30 Uhr dazuhört, der hat irgendwann auch, glaube ich, einfach keinen Bock mehr. Du sag das nicht. Hast du schon mal die Mikrodilettanten gehört? Die machen doch immer ihre lange Nacht der Mikrodilettanten und da hast du so einen 6-Stunden-Podcast. Aber das ist, aber trotzdem, das ist schon ein hartes Stück Brot. Also wie siehst du, wir haben ja auch noch genug im Chat, so ist es ja nicht. Aber es fiel mir halt nur auf und deswegen dachte ich, naja, vielleicht kostet uns das auch ein paar. Aber weißt du, ganz ehrlich, ob die Konserve hören die Leute live oder unsere Hörer hören uns gar nicht mehr. So, ich sage mal, solange wir noch eine 3-stellige Downloadzahl haben, machen wir diesen Podcast und fertig. Ich kann das sowieso nicht nachvollziehen. Beim letzten Mal 200 Hörer weniger, ja, dafür sind aber diese 400 Abrufe bei YouTube. Die haben übrigens 5 Zuschauer aktuell. Das oh, tatsächlich, 6, ja. 6. Guck mal, ich sag, jetzt, wo du es erwähnst, ne? Ja, das live zu gucken ist ja noch härter als das per. Naja. Ich frage mich immer, wer will uns hackfressen eigentlich? Also, ja. So kann ich es ja eigentlich nicht sagen. Ich bin ja nicht im Bild, ne, Jörg? Verstehst du? Ja, aber dein Avatar ist noch der schönere Teil. Also, und mit diesem geilen Pullover. Also, nee, aber insgesamt, wie gesagt, ich habe auch mal live reingehört, fand ich mal eine ganz interessante Erfahrung, aber für mich ist das eigentlich nichts, weil ich da nicht. Ich muss ja, übers Handy geht's eigentlich, aber dann kannst du den Chat wieder ganz schlecht verfolgen. Also auf dem Handy-Display fand ich den Chat jetzt doch nicht so. Kennst du dieses neue von, gibt auch Mehrkant, heißt das Mehrkant? Mehrkant? Und dann gibt's auch von Twitter auch so ein Livestreaming-Tool. Nee, habe ich gehört von, aber noch nicht weiter mit, also ja, von. Finde ich jetzt auch irgendwie. Ja gut, könnte man sich auch mal live führen, wenn man aufs Klo geht. Ja, mir fiel aber auf, wie ich da so zugehört habe und so, habe ich auch mich so langsam mal überlegt, ob das alles auch noch Sinn macht. Also ich will mich da sowieso so ein bisschen rausklingen. Ich lasse mich auch mal echt davon beeinflussen. Ja, tatsächlich gehen und auch beeinflussen von so. Da wird alles so ein Hype von gemacht. Also ich sag mal ganz ehrlich, das, was wir jetzt anbieten, das bieten wir an. Und wenn einem das nicht genug ist, dann ist aber uns falsch. Und wenn wir dann Hörer verlieren, dann verlieren wir den Hörerpunkt. Fertig. Also es muss alles so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Wir werden nie Geld verdienen, wir werden nie Geld nehmen, wir werden nie Werbung schalten. Dieser Podcast wird immer kostenlos sein. LPZ oder IPZ, ich kann das nicht erkennen, oder IPZ, hat es ja auch geschrieben. Wir dürfen uns ruhig von anderen Podcasts unterscheiden. Ich muss ehrlich sagen, der Interceptor ist heute schon wieder, guck mal, der ist on fire. Der macht einem Angst. Ja. Der ist on fire. Ja, nee, wir wollen uns auch unterscheiden, weil ich finde ja gerade Podcast ist, ich will nicht wie Radio werden, weil wenn ich die Qualität erreicht habe, dann bin ich Radio, was soll denn das? Ich will überhaupt nicht in Richtung Radio. Ich möchte gerade jeden Scheiß, ich möchte Mandy mit einer Gurke füttern dürfen. Das ist Podcast für mich. Ich darf jeden Scheiß machen. Ist doch mal ein bisschen. Und kein Mensch kann mir vorschreiben, was ich mache. Und wer mir das vorschreiben will, der sollte auf YouTube so in etwa auf Minute 18 gucken, dann wird er wissen, was ich davon halte. Ich krieg die. Sag mal, was hast du mit der Gurke gemacht? Die ist gut drin, ne? Hab ich hier. Heike brachte mir noch andere Sachen, die wir da. Aber dann sagte ich, die Gurke ist am besten, die behalte ich. So. Jetzt wollen wir aber nicht mit unseren persönlichen Ansichten. Himberger, den Disclaimer gibt es immer nur in der Konserve. Ja. Weil wir einfach davon ausgehen, dass unsere Live-Hörer uns kennen. Ja, und die müssen einfach mit der Scheiße leben. Wer sich das antut, Alter, der weiß, was er kriegt. Du hörst ja auch keinen Jingle mehr. Die gibt es auch noch. Leute. Jörg, warum hast du deine Gurke in Mandy gesteckt? Keine Ahnung. So tief rein. So, jetzt müssen wir Geocaching-Themen bringen. Das ist zu lang als Titel. Warum hast du deine Gurke in Mandy gesteckt? Obwohl, das bringt bestimmt wieder Quote. Und scheint ja wichtig zu sein. So, jetzt kommen wir zu den Events. Genau. 11.04. Das ist. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. TJ, ja. Also der Traveling Jack, muss man ja eigentlich korrekt sagen. Das ist ja gegen Anglizismen, deswegen muss man ein Traveling Jack sagen. Oh, Anglizismen. Wollen wir heute mal komplett ohne Anglizismen auskommen? Nee, das ist mir viel zu viel. Also musst du auch sagen, treffen. Ich komme ja sowieso ohne Anglizismen. Ich sage ja auch Mystery. Letztes Wort mir das schon wieder. Vorhin denke ich immer, leck mich, wenn dir das nicht passt. In Folgen fertig. Okay. So, pass auf. Also, GC5NT68. Rätseln, Dösken und Events besuchen. Denn TJ, also Traveling Jack, ist jetzt seit 10 Jahren Geocacher und ich glaube, der ist sowas wie, nee, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Wie die graue Eminenz des Geocachers? Noch was? Der blutet ja auch und so. Hast du Zugang im Gesicht? Was ist? Mensch, der ist auch, glaube ich, noch Reviewer, ich weiß es gar nicht. Ach so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch, glaube ich, Reviewer ist. Und von daher tut er auch was für die. Weißt du, was ich kurz dachte? Die Viagra wirkt schon. Und ich habe mich gefragt, ob du die nicht runtergeschuckt hast, weil die im Gesicht bei dir gerade so. Wir brauchen keine Viagra mehr, wir haben Mandy. Ich werde jetzt nicht geil nehmen, Mandy, ganz ehrlich. So, dann stell ich mal das nächste Event vor. Das war, sollte dir zu denken. Also Traveling Jack, wenn ihr ihm gefallen tut wollt, für uns ist das jetzt ein bisschen arg weit. Ja, das stimmt. Das Bergische Land bei ihm. Aber am 10. Januar, 10. Januar ist jetzt völlig weg. 11. Am 11.04. könnt ihr ihm mal die Ehre erweisen und auf das Event gehen. Ich meine, den mag eigentlich keiner. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Das ist was anderes. Das ist ein guter Übergang zu Wishbone Runner. Denn die mögen ganz viele. Und sie hat ja ihr bekanntes Hexentanz in die Walpurgisnacht. Der Eventcode ist die GC5N6VT wieder am Start. Und ich kenne das ja immer so. Man kennt es von, als wir noch jung waren, Jörg. Damals, als das Brot noch 20 Cent gekostet, 20 Pfennig gekostet. Da hat man noch in den Mai getanzt. Tanz in den Mai. Ja, und so ähnlich muss man dieses Event auch sehen. Es ist ein Hexentanz in die Walpurgisnacht von Wishbone Runner. Coole Idee, Andi. Ja, ist auch schön mit Lagerfeuer. Perfekt. Wenn hier heute etwas viel gewädert wird, wie sich das so schön nennt, kann ich nur gehört. Dann liegt das an mir. Meine Nase ist immer noch dicht an der Erkältung aus Barcelona. Oh Gott. Aber Jörg reicht. Und deswegen, wenn ich jetzt gleichzeitig auch noch meinen Marmorkuchen esse, den ich heute gemacht habe, kann man ihn sehen. Ja, man kann ihn sehen. Dann kann das mal zur Abendschwierigkeit führen. So, 9.5. Fehmarn Grill Event. Wer das, ja, muss man ein bisschen, wie formuliere ich es mal? Von irgendeinem hörte ich auch, dass er vielleicht doch nicht kommt, weil er fand das Programm ein bisschen dürftig. Da muss man mal klar sagen, wenn es zum Blöd-Event geht, dann gibt es kein Programm. Da wird gegrillt, da wird einmal am Block gelaufen und dann wird zusammengesessen. Und genau deswegen fahre ich da nämlich auch hin. Ich war da schon ein- oder zweimal. Das gibt es, glaube ich, schon 10 Mal. Das ist schon Kult. Dieses Mal sind allerdings viele von den Kultigen nicht da, weil er hat irgendwie eine Woche vorher das jetzt gemacht und die meisten hatten tatsächlich eine Woche schon eingereicht danach Urlaub. Also. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so voll. Aber es ist ein schönes Event und wer so auf Herzlichkeit und kleine Treffen steht, also da seid ihr richtig. Ich würde einfach Mandy mitbringen. Ich meine, was erwartest du dann auf so einem Thema, auf so einem Grill-Event? Was erwarte ich auf einem Grill-Event? Dass ich mich hinsetzen kann, dass ich eine Wurst oder einen Steak esse und dass ich quatsche. Ich erwarte ja nicht, dass da jetzt noch eine. Gibt es eigentlich eine Geocaching-Tanztruppe? Das wäre es ja nochmal so für so ein Mega, musst du dir mal vorstellen. Also und jetzt die Geocaching-Tanztruppe. Und dann kommen so welche in Geocaching-Klamotten und machen so Bewegungstanz. Also das war jetzt auch kein so negativer Kommentar, dass einer sagte, so ein Scheiß, sondern einfach sagte, nur ja, wenn er halt nicht ganz, dann ist es natürlich auch nicht langweilig, wenn man dazu keine Lust hat. Dann was anderes gibt's nicht, außer Schnacken und Grillen. Jetzt muss ich mal kurz den Feuerweize, bist du eigentlich im Hangout? Siehst du eigentlich das Video? Dann soll ich jetzt zu dem nächsten Event was sagen? Mhm. Ja, weil du gerade was drin hast. Das nächste Event ist ein Wander-Event in Hessen von Heidsieg. Oder Heidsieg. Heidsieg heißt du, glaube ich. Der Heid-Sternchen-Sieg. Egal. Ist am 30.05. Das ist schon das zweite. Und du hattest dir überlegt, ob sie daran teilnehmen will. Ja. Ich glaube, 11 Kilometer, was stand da drin. Oh Gott, die hat die Höhenmeter da angezeigt. Ja, aber das war trotzdem, aber das ist nicht so viel. Und es war endlich mal so ein Event, weißt du. Ich habe keinen Bock auf ein Wander-Event über 50 Kilometer. Das ist für mich kein Event, das ist für mich Schuften. Und da habe ich keine Lust zu. Mhm. Aber so 11 Kilometer oder so, da hätte ich schon Lust zu, und Heike auch. Und das kombiniert mit dem Event und das auch in dem hessischen Gebiet da, in Kassel-Ecke da, das stelle ich mir schön vor. Also das habe ich mir auch mal vorgemerkt. Da werden wir wahrscheinlich auch auftauchen, gehe ich mal fast von aus. Ja, also wenn ich nicht live dabei bin, ich stehe auf jeden Fall im Logbuch. Aber gibt es ja bei Events ja nichts. Also. Und wir haben ja gesagt, was wir immer eintragen, auf welche Events wir gehen. Ja. Für die, die es wirklich interessiert, da gibt es ja immer wieder welche, die wollen mit einem sprechen. Und wenn das Events sind, wo wir sagen, oh, da könnt ihr uns ruhig ansprechen, da rechnen wir das mit ein. Das wären so die vier, die bei mir mal so in nächster Zeit kommen können. Achso, drei. Hexentanz, das ist eher... Ja, du bist nicht mehr so beweglich. Nee, ich glaube, da sind wir irgendwie nicht da oder so. Guck mal, Feuerreizer. Ach, siehst du, ein Event fehlt ja auch noch. Dieses Dosenfischer-Event. Ja. Das ist ja jetzt in 4 Wochen. Nee, ist es klar. Das ist sogar nur noch 3 Wochen angeblich. Man weiß es nicht so genau, weil es ja immer noch nicht gepublished ist. Und ich hörte ja mit Sorgen aus unbekannten Ecken, das ist ja mal egal von wo, dass das wieder so ein, so ähnlich wie die Nordsee, doch so ein Zwei-Klassen-Event wird. Da gibt es einmal mit geladen, einmal mit ungeladen. Wir sind dann leider ungeladen. Du siehst, wir dürfen also nur von außen Plakateure sein. Der Pöbel muss draußen bleiben. Ja, wir sind da leider diesmal nicht bei den Wiebs. Guck mal, Feuerwalzer antwortet gar nicht. Weißt du, das ist auch, der fegt uns hier so ein Chat rein. Jetzt lass die beiden mal schön labern, genau. Und jetzt gehe ich erstmal einkaufen. Wollte ich gerade sagen, geht erstmal raus. Nee, also da sind wir, wenn, also da sind wir auf dem Event bei der Verabschiedung Dosenfischer, wer einen da nochmal ansprechen will, aber da sind wir halt echt nur auf dem Hauptevent, auf diesem Vorevent, da weiß ich auch nicht so viel von, ich weiß, dass da ein stattfindet, na klar, spricht sich was rum. Aber da sind wir zumindest nicht eingeladen. Von daher, ab Hauptevent sind wir da. Und wann das stattfindet, weiß ich nicht, warten wir aufs Listing. Noch gibt's da nichts. So, dann ist ja irgendwie dieses Jahr, also so viele Megas wie dieses Jahr sind mir so ins Bewusstsein noch nicht gerutscht, oder? Nee, das ist auch... Also es gibt das internationale EarthCache-Event, ja. Mega-Event, GC5KXFF in Goslar. Und da habe ich mich gefragt, Mega in Goslar? Ich weiß nicht, ob du schon mal in Goslar warst. Oh, wir haben 20 Jahre eine Wohnung im Hahnklee gehabt. Im Hahnklee? In Hahnklee oben. Ach, in Hahn ist ein Ort. Ja, einkaufen kannst du da nur in Goslar. Das ist 15 Kilometer von Goslar einfach immer hoch. Ja, jetzt überleg dir mal, also es ist eine sehr schöne Kleinstadt, aber können die Massen handeln? Gibt es so viele Hotels? Also hotelmäßig mit Sicherheit, weil du hast alleine, Hahnklee hätte genug Platz, um da ein ganzes Mega unterzubringen. Da sind so viele Ferienwohnungen frei und die sind alle pleite, weil keiner mehr dahin fährt, seitdem der Osten sich geöffnet hat. Also das Runterkommen ist überhaupt kein Problem und auch platzmäßig, ich denke mal an den Kaiserplatz da unten vor diesem Kaiserfallzeug, wie die heißt. Also Platz dürfte kein Problem sein, ja. Also ich finde es jetzt... Ich will auch hin, wenn es passt bei uns. Weil wir hatten früher eine Wohnung. Du willst das Souvenir, oder? Du willst das Souvenir, sag ich. Gibt es das Souvenir überhaupt? Ja, das ist ein Earthcache-Event, da gibt es auf jeden Fall ein Souvenir. Ah, okay. Nee, wir haben oben in Hahnklee geheiratet. Deswegen haben wir da schon eine Beziehung zu Goslar. Oh. Ja. Oh. Ja. Also ich fand es jetzt... Wie soll ich es austragen? Ich fand, es ist raus, es wurde mega gehypt und ich habe mir einfach gesagt... Boah, noch ein Mega in Goslar. Ich meine, ist ja nahe zum Fahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich da hinfahre. Das hat für mich sowas wie, vielleicht doch wie Geocoin-Fest, weißt du? Ja, also das interessiert mich auch ehrlich gesagt relativ wenig. Also das Event, das würde ich dann mit besuchen. Aber es wäre einfach auch mal wieder so eine, so eine Möglichkeit, mal wieder nach Hahnklee zu kommen für uns. Also wir waren einfach lange nicht da. Wir fahren so alle 4-5 Jahre hin. Von daher... wäre es halt eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es hört sich schön an. Die Ecke ist schön. Wer noch nicht da war, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal hinzufahren, finde ich. Feuerweize, wie findest du eigentlich den Pullover? Ist er zu lang? Was scheppert denn jetzt hier so? Muss er ein bisschen höher? Weiß ich nicht. Mach Heike wieder. So, was haben wir denn noch? Hörertreffen, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Hörertreffen haben wir geguckt. Also ich habe geguckt. Ja. Kaffeeblattlaus, das wird's. Also definitiv. Also die Fotos, die ich gesehen habe, perfekt. Ja, das ist gut. Wie wir da unterkommen, ich habe einfach keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Ich brauche jetzt wieder gar nicht aufrufen, weil da kommen wieder 10 Kommentare und nachher haben wir 50 Leute vor Ort. Und wenn 50 Kommentare kommen, haben wir 10 Leute vor Ort. Ich kann da nichts reservieren. Also es gibt einen Raum für 60 Leute, den müsste man aber so mieten oder mit ihr verhandeln, dass man das über Umsatz macht. Oder das Café selber, da kriegst du 30, 40 Leute runter. Wir müssen zusehen, dass wir eine Zeit kriegen, wo es da aber nicht voll ist, weil die immer gut besucht sind, weil das einfach ein geiles Café ist. Okay. Hast du eine? Ich denke mal 14 Uhr. Also ja, haben die auch Mittagstisch? Das ist jetzt die Frage. Dann nee, mittags, ja, aber so Kleingerichte, da sind die nicht so voll. Dann ist 14 Uhr eigentlich keine schlechte Zeit. Ich würde mal so 14 Uhr jetzt grob annehmen. Das ist von dem Eventgelände vielleicht 500 Meter entfernt, also in der Seitenstraße, das ist überhaupt kein Problem, das zu finden. Und das ist echt ein schöner Laden. Also der ist wirklich geeignet dafür. Wir haben da zweimal gegessen auch. Da gibt es so Sandwiches, die waren super lecker. Die Pommes waren lecker. Espresso? Gibt es auch. Kaffee und Tee auf jeden Fall war auch okay, absolut. Die Preise waren normal. Also das war für den Ort war das schön, also muss ich echt sagen. Für den Ort von Bremerhaven. Ja, Bremerhaven ist jetzt echt nicht der Ort, wo ich... Also die Bilder haben mich auch überzeugt, das ziehen wir einfach durch. Also ich würde sagen, als Zeit entweder 14 Uhr oder früh 5.30 Uhr. Ja, das ging natürlich auch. Ob wir dann aufhaben, müssen wir noch nachfragen. Okay, also das, aber da kriegen wir kurz vorher, geben wir auch bekannt, wo das ist nochmal. Aber auf jeden Fall, Kaffeeblattlaus kann man sich schon mal merken. Aber ganz kurz vorher und nur über Twitter. Siehst du, so generiert man Follower. Live. Weißt du? Live. Ja, das ist ganz so wichtig hier. iTunes, tatsächlich hat unser Aufruf was gebracht und wir haben irgendwie 5-6 Bewertungen bei iTunes bekommen. Dafür haben wir jetzt gerade einen Zuschauer wieder. Nee, ist wieder einer zugekommen. Vielen Dank dafür. Ich finde es irgendwie, ja, es ist eine schöne Bestätigung. Ich habe gedacht, wir probieren es ja mal aus, haben wir jetzt getan. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesen ganzen Likes und was nicht alles anfangen soll. Irgendwie geht da echt was an mir vorbei. Ja, da schwillt da unten was an bei dir und bei mir. Ja, aber dann muss es jetzt so stehen bleiben. Jetzt haben wir 5 Sterne tatsächlich bekommen. Wir sind ja eine von 2 Podcasts Geocaching, die halt 5 Sterne haben. Da gibt es ja nicht so viele von. Kannst du jetzt, darfst du auch nicht so lange. Jetzt kriegen wir ganz viele Bewertungen mit 1 Stern. Dann sind wir gleich wieder runter. Ja, deswegen sag ich, also jetzt müsst ihr das auch einfrieren lassen. Wir müssen das jetzt braucht keiner, ich will nichts verhalten. Wir müssen einen Screenshot machen und dir immer diesen Screenshot anschauen. Genau. So, was haben wir noch? Ja, jetzt kommen wir noch zum letzten, was so zum Vorspann gehört. Die Geox-Antike hat sich gemeldet. Von dieser Idee, die ich mal hatte mit dem Podcast Live und so. Nee, hatte ich ja nicht. Da kommen wir jetzt aber zu. Die hatten uns geschrieben. Also es wird jetzt tatsächlich mal die Idee, die wir da mal propagiert hatten im Blog, wird umgesetzt. Du musst uns erst mal sagen, wer uns geschrieben hat. Die Pressesprecherin. Mein Name ist bla. Brauchen wir jetzt gerade die Pressesprecherin der Geox-Antike. Genau. Es gibt da eine Pressesprecherin. Oh Mann, es tut mir leid, ich finde das immer noch so absurd, ey. Aber na gut, es gibt. Ja, aber wenn du ein Event richtig planst, dann brauchst du 2 Dinge. Ja. Eine Pressesprecherin, einen Sicherheitsbeauftragten. Ja, und wir brauchen Moses, weil wenn wir die Weltherrschaft haben wollen, müssen wir aus mehr teilen können. Also sorry, aber wir reden immer noch vom Event, ey. Okay. Kann man so machen. Aber man muss es mir auch lassen, dass ich das humorvoll finde, Pressesprecher zu haben. Es tut mir echt leid, aber. Ja, ich finde es okay, einen Pressesprecher zu haben. Ja. Zeigt ja auch so ein bisschen eine gewisse Kommerzialisierung. Ich finde es aber schon wieder ganz cool, wenn die uns anschreiben. Ja, ist die Stelle eigentlich ausgeschrieben worden? Auf europäischer Ebene? Oder? Okay, aber jetzt ohne die Verarschung zu machen. Nein, um Gottes Willen, das ist in Ordnung. Wir ziehen ja immer noch den Hut vor der Nase. Egal. Findet unser Event vom 3. bis 7. Juni statt. Das wusste ich gar nicht, dass es so lange ist. Was? Ja, steht hier. Das Event findet vom 3. bis 7. Juni statt mit dem Hauptevent am Samstag, dem 6. Juni. Einer deiner Podcast-Kollegen hatte die Idee zu einem Live-Podcast, welchen wir in unser Programm zum Hauptevent aufgenommen haben. Hast du eine gespaltene Persönlichkeit? Ich habe erstmal zurückgeschrieben, finde ich ja nett, aber die Idee stammt von mir. Und dann schrieb sie zurück, nee, die Idee mit dem, das auf dem Podcast, auf dem Event zu machen, das wäre schon von mir. Aber die Idee mit dem Live-Podcast, die wäre ja von Michael Pfaff. Also, das ist Louis Seifer und ich weiß nicht, welchen Namen er zurzeit trägt. Und da muss ich hier doch nochmal klugscheißerisch korrigieren. Also es tut mir leid, Mädel. Also wenn man das nicht weiß, dann gibt man dazu gar keine Aussage. Punkt. Und wenn man es weiß, dann muss man ehrlich sagen, das ist weder von Louis noch von mir. Die ersten, die einen Live-Podcast aus der Geocaching-Szene gemacht haben auf dem Event, das sind, ohne dass man da neidisch oder sonst was sein muss, die Dosenfischer. Und zwar die 2007 oder 2008, da wusste der angebliche Michael Pfaff, der die Idee hatte, noch nicht mal was Cashen ist. Also, sorry, das ist gar nicht böse gemeint. Ja, das weißt du nicht. Das könnte in Amerika eventuell schon eher. Okay, ich rede jetzt aber von deutschen Podcast-Szene. So. Also, deutsche Geocaching-Podcast-Szene. Da waren es einwandfrei die Dosenfischer 2007 oder 2008. Aber jetzt kommen wir mal zum Ablauf. Ja. Vorab wird eine Pressekonferenz stattfinden. Die machen wir weiter. Ich kann das also, am 6. Warte mal. Das Haupt am 6. Genau, am Samstag, den 6.6. findet eine Pressekonferenz statt von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Also, da kann man also den Organisator, also die Presse kann den Organisatoren Fragen stellen. Also nur damit, die Presse. Also wir haben es nicht falsch dargestellt. Wir reden tatsächlich am 6., also wenn das Event 3 Tage lang gelaufen ist und das Hauptevent zur Hälfte praktisch rum ist, dann gibt es eine Pressekonferenz, genau. Dabei muss ich verschrieben haben, wenn das, warum startet das denn schon am 3., das wäre ja... Ja. Also nur egal. Im Anschluss daran gibt es von ca. 12 bis 12.30 Uhr einen Live-Podcast. Ja, also Pressekonferenz ist von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Genau, dann gibt es von 12 bis 12.30 Uhr einen Live-Podcast mit den teilnehmenden Kollegen. Kann man jetzt sind wir offiziell Kollegen oder Podcastern? Sagen wir Podcastern. Und im Anschluss daran ist dann das Hörertreffen. Wenn ihr also wir müssen davor sagen, dass wir da nicht dran teilnehmen. Nee. Also ich bin zwar auf dem Event, ich habe dann auch mich bedankt für die Zuschrift, habe aber in diesem Zeitraum, also ich bin praktisch unterwegs. Also wenn ihr mich dann so trefft, könnt ihr gerne mit mir quatschen. Ich nehme aber an so einer Führung teil und da bin ich praktisch gar nicht dran. Wie gesagt, Hörertreffen auf dem Geosantike ab 12.30 Uhr am 6. Der Chat fragt auch gerade, ob das Fernsehen auch kommt. Der Gedanke kam ja auch schon. Geocaching TV. Also es gibt übrigens einen Presseausweis. Ja, den kriegen wir jetzt nicht, weil wir nicht hinfahren. Aber also ich finde, also mal ganz vorab, auch wenn ich hier echt viel lachen muss, aber also ich finde es okay, erstmal die Leute zu informieren. Und ich finde es auch okay, wie sie es jetzt gemacht hat. Mir ist das alles ehrlich gesagt nur ein Tick zu aufgeblasen. Also es ist gar nicht böse gemeint, aber es hat für mich alles so, da findet ein Event statt. Mit Pressekonferenz, eine Pressesprecherin. Was, sag mal, wo wollt ihr eigentlich noch hin mit diesen Events? Was kommt denn als nächstes? Mit Presseausweis. Eine Fluglinie, die noch nach dem Event benannt wird? Oder ich, oh mein du, Gott. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das sollte wie beim Fußball sein, wenn das Spiel vorbei ist, sitzen die beiden Trainer dann nochmal da oder die Ausrichter und dann gibt es nochmal ein paar Fragen. Jo, und da gibt es eine Ablösesumme für die Orga, damit die das nächste Event auch noch startet. Ey, das ist so scheiße. Also ganz ehrlich, das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt diesen Artikel geschrieben hatte, dass ich nicht mehr viel bloggen werde da. Und ganz ehrlich, auch weißt du, ich hab's dir auch schon mal gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Podcast noch mal, mir wird dieses Cashen einfach zu absurd, ehrlich. Ich habe auch keine Lust mehr darüber zu berichten, langsam. Ich habe immer gedacht, wir versuchen wirklich so eine Art Wall gegen den Schwachsinn zu sein, aber ich habe das Gefühl, dass schon 3 Tsunamis über mich rüber sind, ehrlich. Also ich fand's, man muss es vielleicht im Kontext sehen, aber generell ach, das hat doch alles nichts mehr mit Cashen zu tun. Ist Podcasten, ist das wirklich Presse? Sind wir Journalisten? Sind wir nicht. Wir sind einfach Hobby-Leute, die einfach ein Mikro anmachen und über Geocaching quatschen. Und Da steht übrigens ganz kurz, bei Mega Cataluna war auch Fernsehen. Genau, und aus dem Grund überlege ich tatsächlich, ob ich überhaupt noch weiter Podcast oder weiter cachen will. Das hat doch alles mit dem Hobby nichts mehr zu tun. Es geht doch nur noch, um sich da irgendwo zu produzieren und aufzublasen, ey. Oh nee, ich hab da das. Also ich wirst, mir so auf du wirst diese schleichende Kommerzialisierung nicht abhauen, aber vielleicht können wir hier nochmal den Samen sehen. Leute, es ist ein Hobby. Und vielleicht muss man es auch als Hobby betrachten. Also das Hobby besteht einfach aus Dosensoßen suchen. Ja. Und so einfach ist es eigentlich. Also als du mir die Mail geschickt hast, habe ich echt dreimal gelesen: Presse, Pressesprecherin, ja. Presseausweis. Also lass uns mal festhalten, wir finden das albern, aber das heißt noch lange nicht, dass wir das schlecht finden. Wenn die das so machen wollen, ist das vollkommen okay. Ich bin wirklich der Letzte, der anfängt, diplomatisch zu sein. In dem Fall aber schon, weil das ist ihre Sache, das müssen sie für sich entscheiden. Und es ist auch nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, die sind alle doof, dass sie es so machen, sondern mir wird das nur einfach alles zu viel. Das hat für mich doch keinen Hobbycharakter mehr, sondern das muss ja bald dich irgendwie finanzieren. Wie soll ich denn als Podcaster oder Blogger zu einer Pressekonferenz fahren? Das soll ich dann auch noch selber bezahlen, oder? Ja, ich weiß nicht. Am Anfang habe ich gedacht, da musst du ja lachen, wenn alle mit einem Presseausweis rumrennen. nachdem ich mal eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich gedacht, was qualifiziert mich jetzt also, wenn ich mir jetzt so einen Presseausweis anstecke, nur weil ich hier mal ein bisschen ins Mikro quatsche und da vielleicht den einen oder anderen Beitrag forciere. Also wir wären schon aus jedem Fernsehsender rausgeflogen, alleine schon wegen meiner Formulierung. Andererseits, wenn du dir die normale Presse so anschaust, ist die auch nicht wirklich besser, aber die haben noch eine, egal, wir wollen es jetzt schlecht reden. Jetzt hast du es schon weggemacht. Auf jeden Fall gibt es da nicht mehr schlecht reden. Ich will mich nur nicht in diese scheiß Kommerzialisierung mit reinziehen lassen. Genau darin läuft das nämlich. Weil umso weiter das geht, musst du es irgendwann kommerzialisieren. Auch als Blog oder Podcast. Wie willst du das denn noch leisten sonst? Also die Leute kriegen ja auch, du merkst das selber auch bei uns im Podcast ja schon, die Leute kriegen ja echt Ansprüche langsam. Die kann ich aber nicht bedienen, die will ich auch nicht bedienen. Ich weiß noch, einer war mal beleidigt, weil ich keine Kapitelmarken setze. Dann nehm dir welche und stempel dir selbst welche auf den Hintern. Wir sind hier echt Amateure. Das kostet mich ein Scheißgeld, das hier alles aufzubauen an einer Hardware. Und dann fangen die echt noch teilweise an. Und das passiert ja dadurch. Das heißt ja nicht der Podcast, sondern es heißt die Podcast. Und wenn da jetzt auf dieser Pressekonferenz natürlich 3, 4 Podcasts berichten oder Blogs, dann verlangt man das von den anderen einfach auch. Und wie gesagt, ich nehme denen das nicht übel. Also nicht falsch verstehen, sondern ich frage mich nur, soll ich mich in diesen Schrudel echt mit reinbegeben oder schließe ich hier nicht einfach die Tür ab? Es ist auch schwierig und ich denke, vielleicht so ein bisschen, das wirst du wahrscheinlich nicht erreichen, ja, aber so ein bisschen Rückbesinnung auf das, wie es vielleicht mal war, ist vielleicht nicht verkehrt. Ja. Das war viel leichter drin, aber ich denke, es ist einfach nicht verkehrt. Weißt du, ich brauche keine Geocaching-Pinzette, ich brauche keinen Geocaching-Presseausweis, ich brauche keine super tollen Ideen, kommen wir noch zu diesem Geo... Also, vielleicht verkrault man dadurch auch so ein paar Leute. Ja, nicht. Das stimmt, was er da schreibt, ist wunderbar. Das Einzige, was man aufblasen sollte, ist Mandy. Das bringt's irgendwie... Das ist wirklich so ein schöner, der bringt's auf den Kern. Weißt du, was der Gag wäre? Gib mir mal Mandy mit, ich feiere zum Gehungsantik, ich setze Mandy mit einem Presseausweis in die Pressekonferenz und film das. Coole Idee. Also die kannst du danach haben. Wir müssen ja, das kann man ja als Dauergag machen. Ich will mal gucken, ob uns beim dritten Mal überhaupt noch einer auf YouTube zuschaut. Oder weißt du, wenn der Gag weg ist. Ich weiß auch nicht, warum man sich das überhaupt auf YouTube Wir müssen einen Spannungsaufbau bauen. Also vielleicht überlegt sich der Tracer auch noch live mal ins Bild zu gehen. Du meinst, nächstes Mal ziehen wir, guck mal. Oh, das sieht ja scheiße aus. Das sieht ja sehr seltsam aus. Mach nicht zu hoch, sonst schneidet uns YouTube weg. Ich wollte nur mal eben gucken, ist Mandy eigentlich Busch? Ist sie eine 70er-Jahre-Frau? Oder ist nee, ist modern. Modern, okay. Im Moment nicht, weil ist ja noch das Käsesiegel drauf. Aber okay, wollen wir mal erst fahren. Stell mal vor, du liest die Anleitung. Guck mal, Himbeer schenken wir. Mandy macht mich so langsam echt scharf, also dann können wir ihn schenken. Ich stelle mir das gerade vor, wenn Himbeer so auf seinem Job ist und vor dem Zug. Die Leute steigen ein, Alter, guck mal rein, was vorne der Typ macht. Und da sitzt dann einfach Mandy. Mandy fährt ein. So, weiter. Ja, wir müssen ja ernst machen, sonst kriegen wir Siegeld. Wir sind immer noch beim Vorspann, dein Kletterzeug ist weg. Kletterzeug ist erledigt, also wer das gelesen hatte, Kletterzeug habe ich jetzt alles weg, nichts mehr zu verkaufen. Dann muss ich eine kleine, also es gibt ja auch mal schöne Sachen. Und echt? Erst wollte einer den Grigri haben, dann doch nicht und dann kam natürlich der zweite dran, der sich gemeldet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Den Grigri hat mal einer bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich den nennen kann. Doch, den kann ich nennen. Der Kenz kann sich sowieso nicht wehren. Mit dem habe ich, glaube ich, vor 7 Jahren so das erste Mal gecached. Da war er Anfänger und ich hatte schon etliche und hatte es eilig. Das war für ihn ein bitterer Tag. Dann kamen die Cyberberries zu Besuch. Die meisten wissen nicht mal, wer das ist. Daran sieht man mal, wie alt das ist. Ja, doch. Da war ich das erste Mal gecached. Und seitdem habe ich den immer irgendwie, den habe ich so ein bisschen adoptiert für mich, echt. Und der ist auch immer so hilfsbereit. Von dem kriege ich auch viele Koordinaten für verschiedene Caches. Und der hat jetzt das Grigri bekommen. Der hat sogar bei mir das erste Mal geklettert an der Strickleiter. Eigentlich durch Höhenangst wollte er mal ausprobieren, ob er sich das traut. Er hat's getan. Jetzt hat er den Grigri. Ich finde das eine schöne Entwicklung, dass ich dem das geben konnte. Sozusagen als Hochzeitsgeschenk. Jetzt noch nicht mal schon. Ach, das ist einfach romantisch. Romantisch. Mandy ist auch romantisch, hat ein bisschen kalte Hände, finde ich. Du musst du genug rubbeln oder irgendwo hinstecken. Aber wenn man hier, guck mal, das sieht man auf dem Video nicht so, aber jetzt guck mal hier auf die Gurke. Guck dir mal auf die Gurke. Ja. Wenn ich hier die Hand drücke, bewegt stimmt, sich die Gurke. Kopf hoch. Ja, also das wäre ein guter Titel. Wenn du hier die Hand drücke, bewegt sich die Gurke. Das müssen wir uns merken als Titel für die Sendung. Ja, dann haben wir, ach, dieses Buch, siehst du, wo wir noch bei Kommerzialisierung waren. Wir haben auch noch die Karten hier. Wir kommen mal über den Vorspann auch gar nicht weg. Nö. Ich kriegte, kurz bevor wir nach Barcelona geflogen sind, bevor jetzt noch wieder einer fragt, ja, diesen scheiß Flieger, der da abgestürzt ist, war tatsächlich einer von dreien, den wir hätten nehmen können. Wir haben nämlich den Tag davor gebucht, weil der eine bessere Uhrzeit für uns hatte. Sonst hätten wir entweder den Tag davor in dem Flieger gesessen oder genau in dem, der runtergegangen ist. Finde ich aber auch jetzt nicht so schlimm, weil irgendwann werde ich sterben. Ja, wahrscheinlich wäre auch nicht runtergegangen, wenn du da drin gewesen wärst. Ja, stimmt. Ich hätte das Piloten, ist ja wäre, hätte, wenn, ne? Auf jeden Fall haben wir von Travel Diary, ich habe von denen noch nie was gehört, Reiseliteraturverlag aus Hamburg, Entdecke deine Abenteuerlust, steht unter, eine Büchersendung bekommen. Entdecke deine Abenteuerlust. Und dann geht's los. Dann also fiel wenn mir als sich erstes ein völlig kaputter Umschlag entgegen. Allein das schon, ehrlich. Muss man reinschalten. Ach ja, hier. Ja. Völlig zerrissen. Also, ne? So war der Original da drin. Dann dieses sagenhafte Poster, Travel Diary, also Werbung. Ich muss jetzt aber noch was sagen. Wenn hier einer heute seine Abenteuerlust entdeckt, dann sind wir das ja wohl, oder? Ja, mit Mandy. Ja, haben wir hier so ein Poster. Ja, dann sind wir her. Von Travel Diary. Ja, wo ist der Umschlag eigentlich zerrissen? Und dann dieses wunderschöne Hohecker-Buch. Wie heißt das? Neues aus Geocaching. Also, jetzt muss ich mal vorsichtig sein, wie ich das am besten mal formuliere. Dieses Buch interessiert mich ja so viel wie die Titten am Eber, sage ich immer so schön. Sag nicht sowas gegen Mandy. Ja, das stimmt. Aber wenn hier was straff ist, dann... Ich finde es echt... Das ist auch so eine Kommerzialisierung. Da kriege ich so ein Buch, noch nicht mal einen Zettel drin. Ja, was soll ich da jetzt mit? Mir dann in der Haare schmieren oder was soll ich damit? Ich meine, natürlich ist mir klar, was die wollen. Die wollen, dass wir da Werbung für machen. Aber gebietet es nicht schon die Höflichkeit, wenn man jemandem etwas schickt, zumindest mal zu schreiben, was man von demjenigen will? Ach so, das fiel mir jetzt gerade, wollte ich jetzt gerade fragen, wo ist denn das Anschreiben? Es gibt keins. Ach so. Einfach, das wurde so zugeschickt, so, hier, den Scheiß haben wir übrig, den kaufen eh keine Sau. Letztendlich ist es ja so, sonst würden sie es ja nicht zuschicken. Und jetzt sieht man zu, dass sie Werbung dafür machen. Einen Scheiß werde ich tun. Dieses Buch finde ich ziemlich scheiße. Ich habe da mal kurz reingelesen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was daran witzig sein soll. Also, ich fand sein erstes Buch ja noch ganz gut. Dieses, nee, sorry, aber das ist absolut nicht meins. Ich werde es nicht wegschmeißen, wäre viel zu schade. Aber, na, guck mal, die nutzen auch wieder Ton und Mixer her vom Bild und YouTube. Aber wir werden dieses Buch, du wirst das mitnehmen zur Geox-Artikel. Ach, der Himberger würde es nehmen. Gut, ich nehme es mit, wenn ja, ich bin ja der nimmt alles, nix. Ich, und ja. Der Erste, der dir auf der Geox-Artikel über den Weg läuft, der drückt das in der Hand. Also Hohecker. Genau, Hohecker. Ich verlose das Ding jedenfalls nicht mehr. Wir machen sowieso keine Verlosung mehr, weil hier ist das Buch vom letzten Mal, das wir verlost haben. Da haben sie exakt niemand gemeldet und deswegen niemand. Geht das jetzt in den nächsten Geocache, den ich finde. Ich möchte mal kurz einstreuen. Also, ja. Ich fahre gern Porsche und ich trinke gerne Limonade. Sollte hier ein Limonadenhersteller zuhören, ja. Ich würde auch auf das Anschreiben verzichten. Hauptsache, die Limo ist größere Menge. Ausnahmen würde ich jetzt gerne Vostok, weil die schmeckt mir nicht so gut. Also sicherlich eine tolle Limonade, ich mag sie nicht. Alle anderen gerne. Leck mir mal schön. So. Ja, Jörg, ich muss das ausnutzen. Ich sag mal es tut mir leid, dass du heute so wenig zu Wort kommst, aber ich habe mich auch echt geärgert mit dieser ganzen Scheiße. Mich nervt dieses ganze aufgeblasene Getue, als wenn wir hier die Profis werden und irgendeinen Scheiß zugeschickt bekommen, den ich überhaupt nicht haben will. Ey. Jetzt mach doch mal einen Link von Vostok rein. Mag ich doch gar nicht, mein Gott. Bio-Brause-Känguru? Ich brauche erstmal. Darauf geschissen, hier wird gar nichts gesponsert. So. In die Bücherei gehen. So, jetzt kommen wir endlich mal zwei Karten haben wir noch bekommen, sagen wir mal schnell. Eine ja, aus Prag von Fami. Ja. Diesmal stimmen übrigens seine Koordinaten. Ich habe mir das ja angeguckt. Ich konnte sogar sehen, welches Hotel das ist. Ne? Also konnte man wirklich hinfahren per wie heißt das hier? Google Street View. Ja. Dann stimmt. Hinfahren per Google Street View. Hey, ich bin gerade in Panama mit Google Street View. Und von was haben wir auch noch eine Karte gekriegt. Aus Erfurt. Genau. Mit Arschgeige, mit Mystery-Koordinaten drauf. Ja, nicht mit Mystery-Koordinaten, aber mit wie heißt das hier? Morsezeichen drauf. Ah ja, stimmt. Die du vorher Sack ja nicht rausgesucht hast, musste ich das. Ja, doch, ich habe angefangen, das fing an, also wird das wohl irgendwie die eigene Mehrheit. Die Scheißschweigenmehrheit. Also ich finde diese Karten toll und ich freue mich über jede und ich freue mich immer, ich kann dann meinen komischen Space Navigator für Google View wieder benutzen, für Google Earth benutzen und gucken, wo diejenigen gerade sind. Also ihr merkt, wo sich der Jörg hinentwickelt. Genau. Hin zu Google Street View und dann sagen, genau. Da war ich schon und genau, da war ich. Genau. Und dann würde ich einfach locken. Ich würde einfach mit Google Street View hin zu dem Traddy, Bild abspeichern, locken, Länderpunkt mitnehmen. Ja. So. Und nimmt euch solche Bücher da von Hohecker oder was für anderen Sitzriesen und macht damit, was ihr wollt. Aber schickt uns immer eine geile Postkarte. Das finde ich viel, viel cooler. Aber man macht da nicht immer so Morsecodes und sowas drauf. Guckst du dir die wenigstens mal an? Ich gucke mir die immer an, wenn du mir rüber mailst. Ja, ich scanne sie dann auch ein. Ich finde das schön. Also am liebsten gucke ich mir natürlich Frauenbrüste an, wo wir mit dem nächsten Thema werden. Schicke ich aber welche zwischen. Nein, aber das mit den Postkarten finde ich wirklich, das war eine gute Idee. Ich finde aber, unsere Leser sind ein bisschen zu zahm. Wir sind doch hier Boulevard. Es gibt auch immer so Postkarten, so Sylt bei Nacht. Ja, hör auf, ich krieg den Scheiß in Postkasten da. Ja, oder so ein paar Ladies, die am Strand liegen. Sowas hätten wir auch gerne. Aber Urlaubszeit kommt ja noch. Soll ich dir mal das Beste sagen? Ja. Wir sind jetzt mit dem Vorspann durch. Ja. Nach 52 Minuten. Oh scheiße, dann kommen wir jetzt, dann müssen wir jetzt eigentlich schon den Abspann machen, dann bleiben wir bei 2 Stunden. Ehrlich, ey. Ich habe dir gesagt, das wird heute irgendwie schwierig. Wir haben so viel, da kommt so viel Scheiß zusammen in einer Woche. Das ist auch so ein Grund, warum ich manchmal überlege, ey, will ich das eigentlich noch machen? Wenn ich den Podcast nicht machen würde, würde ich da alles gar nichts von mitkriegen. Dann würde es mir viel besser gehen manchmal. Also wenn es mir, dann gehe ich immer zur Thai-Massage. Ich kann dir mal einen Link geben. Also eine normale Thai-Massage, nicht hier mit Happy End und so weiter. Ja, ja. Aber das ist gut. Ich habe zwar ein bisschen blöde geguckt, als ich beim ersten Mal, dann klettern die ja richtig auf dich rauf. Aber das... Ja, nee, ist klar. Ja, ja. Die, ja, dafür habe ich ein Bandy jetzt. Ja, wenn da kletterst du rauf. Ja, wenn du da einen Kompressor anschließt und immer Luft raus, Luft rein, dann klettern die auch auf dir rum. Stell dir vor, du bist gerade dabei, da klingelt es an der Tür, du machst die Tür auf, Mandy genau vor dir, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Ja, genau. So, wollen wir jetzt, wir haben noch eine Kommentare, oder? Einen ja, noch. Jetzt kommen wir erst zu den Kommentaren, bis jetzt war das Vorspann. Letztes Mal haben wir berichtet, über was eigentlich? Achso. Wissen wir auch nicht mehr. Wie immer. Nein, über dieses Aufregen und Beschimpfen und so. Mit diesem, wenn ich nicht darf, dann darfst du auch nicht. Und ja, das fand ich so schön. Da kam endlich mal wieder so keine Notwendigkeit an Archivierung, genau. Das haben wir bei den Abrockern gefunden und geklaut. Unter der Überschrift keine Notwendigkeit an Archivierung und eine wunderbare Reviewer-Note, die man mit völliger Gelassenheit so mehr oder weniger sagt, ach komm, reg dich nicht auf, Leben geht weiter. Das war die Kurzform davon. Könnt ihr euch angucken bei den Abrockern, da findet ihr das echt einfach schön gemacht. Da haben die Abrocker auch mal was verlinkt. Ich finde es manchmal immer so ein bisschen schwierig zu lesen, weil dann sagen die so hypothetisch was und du hast da echt Probleme, das nachzuvollziehen. Aber also dann lese ich es auch nicht. Also ich will da schon, ich fand auch dieses, da war doch das mit denen, dass die da Polizei in die Waffe geguckt haben. Sorry, so eine Aussage, da bin ich immer sehr skeptisch. Aber das waren, ich glaube, nicht bei denen, oder? Doch. Echt? Ja, aber sie haben es nicht behauptet, sondern zitiert. Irgendwo wurde das gelockt oder so. Also ich, bei solchen Logs, da bin ich immer sehr am Zweifeln, ob die denn auch so stimmen. Hier steht ja tatsächlich, hier steht als Thema Frauenbrüste anstarren ist gesundheitsfördernd. Von wem kommt das denn jetzt von wieder, mir. Jörg? Ach, guck mal übrigens hier, ne? Postkarte Erfurt, da habe ich geguckt, die Koordinaten zeigen auf dem Bahnsteig. Der wohnt da auf dem Bahnsteig. Bei dem anderen waren die Postkarten, genau. Ja, Frauenbrüste anstarren ist gesundheitsfördernd. Wer war das denn? Wattfraß war das. Stopp mal, da müssen wir nochmal sagen, Wattfraß. Also nicht das mit den Brüsten, sondern das mit Wattfraß, wenn du genaue Koordinaten möchtest, weiß dann er musst schon. Du. Weiß er schon, habe ich ihm gemailt. Mehrmals am Tag da hingehen, auch bei Nacht. Und die aufnehmen. Also es gibt einen Artikel. Aus welchem Zeitung ist denn das überhaupt hier? Muss ich gleich nochmal gucken. Der ist auch relativ kurz, deswegen kann ich ihn sogar vorlesen. Das 10-minütige Betrachten von Frauenbrüsten ist für Männer gesund wie ist genauso gesund wie eine halbe Stunde körperliche Betätigung. Dies fand eine deutsche Studie heraus, die kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Durch die sexuelle Erregung wird der Herzschlag beschleunigt und die Blutzirkulation angeregt. Dadurch verringert sich das Risiko auf für Schlaganfall und Herzinfarkt um 50%. Sag mal, da würde ich jetzt mal, okay. Geht das eigentlich auch? Ich meine, ich sitze ja häufig so in langen Meetings und mein Kollege hat eine Klatze. Wenn ich ihm hinten so einen roten Punkt drauf male, würde das auch gehen? Ja, wenn ihr rausguckt. Der Link ist irgendwie Elektro, also Elektro. Elektro.de. Achso, der Link gibt es auch schon. Ja, den packen wir wieder in die Shownotes. Du bist einfach zu langsam. Den Artikel kanntest du bei Interceptor. Quatsch, du bist einfach zu langsam für Interceptor. Irgendwie, der hat Kontakt zu unserem OneNote. Ja, ich habe auch das Gefühl. Hey, jetzt haben wir die Kommentare durch. Dann sind wir jetzt im normalen Podcast. Ja, dann können wir jetzt aufhören. Gut, dann. Hat mich jetzt eigentlich genug aufgeregt. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Ich muss das erstmal raus. Das ist nicht gut für dein Herz. Dann sage ich mal, wir haben einen schönen Artikel gefunden. Ich fand ihn schon ganz cool. Also geocaching-paderborn.de schreibt darüber, der Schwarztaucher, die Geocaching-Vereine treffen sich. Ja. Vereinstreffen der deutschen Geocaching-Vereine. Ich stehe ja sowieso völlig auf. Und dann sind wir gleich wieder bei diesen Gartenzwerg, diesen hier, ne? Gartenzwerg. Naja, ich habe es so aufgenommen. Ich bin ja nun nicht gerade Vereinsfan, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber ich meine, wenn schon welche gibt, dann finde ich es nicht schlecht, wenn sie sich jetzt auch noch miteinander abstimmen. Also, ich wusste gar nicht, wie viel gibt es denn da? Das komplette Programm, hätte man mal drauflegen sollen. Ist das irgendwie größer hier? Nee. Nee. Ja, so wichtig ist auch wieder nicht. Ich frage mich, ob das so abläuft. Beginn Einzug der verschiedenen Geocaching-Vereine mit Abspielung der Vereinshymne. Vorlesung der Tagesordnung. Du bist echt dussel. Ich habe mir das extra verkniffen. mich darüber lustig zu machen, damit wir auch mal was Ernstes berichten. Jörg, jetzt ziehst du das auch mal. Jörg, weißt du, was das Schöne daran ist? Die Mails kommen immer alle zu dir. Ja, das stimmt. Ne? Aber so viele Mails kommen als Reihe. Also meistens ist es tatsächlich... Also Braunauge sagt, Mandy wirkt sehr willig. Naja, die sitzt ja auch neben Tresor. Du weißt ja nicht, was das außerhalb des Bildes kannst du ja nicht sehen. Mandy wirkt sehr willig. Die wird da aufgepumpt, per Schlauch. Oh, ey, ich stelle mir das immer noch vor. Du musst doch die Augen zu haben. Das geht doch nicht mit offenen Augen. Ja, aber auch, und mit Augen zu ist ja noch schneller. Überleg mal, wie das quietschen muss. Das ist alles Hartplastik. Weißt du, ich stell mir das vor, stell mal vor, du hast sowas, du nutzt sowas und dann fährst du in den Sommerurlaub und dann legst du dich auf eine Luftmatratze. Wirst du dann auch geil? Ja, aber schon die Schuhe, wenn die Gesicht hat. Also, ach, du weiß Scheiße. Es nicht. Achso. Ja, guck mal, wir erwähnen das Wort geil, wer ist plötzlich da zwischen mal Gedankenlyrik. Ja, warum gibt mir das auch nur zu denken, genau so. Ah. Ich denke mal, Toilettenpapier hat den Raum verlassen. Also der Name ist auch schwierig. Toilettentapier. Von dem habe ich mal einen super Cash gemacht und dann bin ich über diesen Namen gestolpert. Ich finde es eigentlich eine coole Idee. Ja. Aber Schnitzeljacht finde ich auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Irgendwie sind die coolen Nicknames immer an uns vorbeigegangen. Ja, na, wir sind ja auch nicht cool. Obwohl mit dem Pulli. Was habe ich letztens gelesen? Wursthusten. Wursthusten. Das hört sich erstmal normal an, dann denk mal drüber nach. Ja. Ja. Wollen wir weitermachen? Vor kurzem haben wir noch drüber gewitzelt. Jetzt gibt es Aufnäher tatsächlich, ne? Also ich muss nochmal draufklicken, den konnte ich mir nicht merken. Aber wir sind von der Realität eingeholt. Ja, worden. Das ist schlimm. Ne? Wenn du Witze machst und dann feststellen musst, das ist gar kein Witz, das gibt's schon. Also beim adventurecaching.de. Da guckt ihr unter Ausrüstung und da gibt es dann tatsächlich Aufnäher. Der Souvenirs, das muss man dazu sagen, weil Aufnäher gibt es ja schon länger, aber tatsächlich. Patch, das sind Trackable-Patch. Gibt es da auch Souvenirs? So, ja, das sind so die da unten. Nee, das sind doch Badges. Nee, aber das war es wie Badges. Dieses ist doch das, wenn du dieses Souvenir, wenn du einen Trady gelockt hast, kriegst du das als Souvenir. Nee, Souvenir ist ja was anderes als Badge. Badge ist ja von dieser Statistikgeschichte und Souvenir ist ja dieses Scheiß, was Groundspeak rauswirft. Ach so. Okay. Naja gut, dann gibt es das jetzt auch bald. Ich vermute genau, das gibt's nicht, weil das wird Groundspeak selber verkaufen wollen, schätze ich mal. Moment mal, das sind doch, ich guck mal kurz in meinen Souvenirs. Ich finde viel schlimmer, dass es das überhaupt gibt. Aufnäher, ich laufe da mit einer Kutte mit Geocaching aufnäher. Ich sag mal. Ja, logisch. Ja, und dann halte ich eine Pressekonferenz. Also wenn du hältst eine Pressekonferenz ab und gehst auf das Vereinstreffen mit deiner Kutte. Also, das sieht mir dann das Geocacher-Lied. Oh mein Gott. Ja, wie findest du eigentlich das neue Design dieser Groundspeak-Seite? Ich finde es echt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich hab, glaube ich, 3 Tage gebraucht, was wollen die eigentlich? Alle haben mir das erstmal angeguckt. Ich benutze die Seite einfach nicht. Ich habe GSAK, da läuft einfach. Guck mal, das sind die Souvenirs, guck mal. Siehst du? Das sind die, hat die Souvenirs das Aufnäher. Ich mache da auch keine Witze mehr drüber, ist sowieso falsch. Wir sollten uns diese Ideen patentieren lassen. Das Schlimme ist, dass wir das ja satirisch meinen und dann wären wir von der Realität echt eingeholt. Hier, gucke, die Schuhe. Das sind die Souvenirs. Zwischenmahlzeit, wir haben keine Aufblaspuppe. Wir haben Mandy. Mandy. Die hat mal einen scharfen Pulli gesehen und gesagt, boah, geiler Typ. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass du einen Revio-Kandidat für Niedersachsen so beleidigst. Nur weil du Bayern bist. Nein, ich meine Zwischenmahlzeit, weil Mandy hat sich beworben. Oh Gott, das sieht ja noch bescheuerter aus, ey. Mit der Gurke, ne? Was sollen wir da sonst reinstecken? sonst sperrt uns YouTube. Sag mal, darf ich mal kurz fragen, was du da für ein. Hat der einen Penis auf dem Kopf? Das ist, weißt du, Gedankenlyrik schreibt jetzt, die Puppe ist fast so hässlich wie der Pulli. Ja. Das ist reiner Neid, weil die Puppe größer ist als sie, was? Ja. Ja, es gibt jetzt auch. Das ist immer so, Frauen zicken sich immer an. Weißt ja, du? Ja, ist ja. Immer. Also diese. Also. Es gibt geile Mützen, ich weiß die Seite gar nicht. Ich weiß nicht, wo JR diese Scheiße mal rausholt. Aber auf jeden Fall von JR 849, also ein bisschen pervers ist ja schon überhaupt sowas, ich anzugucken. Es gibt echt, das muss eigentlich ein Scherz sein, ne? Es gibt die Signal-Mütze. Also das muss man sich so vorstellen, 2 überdimensionale Buttons oder Kekse vorne als Augen auf der Mütze. Die sind nicht mal Augen, ich weiß nicht, was das sein. Doch, das sollen die Augen sein. Und also, oben drauf der Pimmel, das Ding von das Signal. Das ist, also Jörg, es ist genauso. Guck, jetzt rollen wir die Mütze nochmal runter. Denk an die kleinen Mädchen. Aber ganz ehrlich, diese Mütze, da denk dir mal die Breite an Geocachern an. Da gibt's Hekeltrophäen.de. irgendwann setzt sich mal einer auf diese Mütze und probiert es aus. Da gibt es noch andere Sachen. Doch, nee, da ist der Hacke. Wieso manchmal, deswegen wird die gekauft. Gibt es auf jeden Fall als Häkelmütze. Könnt ihr euch, machen wir wieder einen schönen Link. Siehst du eigentlich, denkst du nicht selber, wenn du mit sowas durch das. Das ist erstmal wie ein Knackto aussieht. Und ich meine, wenn du das ganz ehrlich, wenn du das alles so siehst, zweifelst du nicht auch manchmal dran, ob das wirklich noch sinnvoll ist, dieses Hobby zu betreiben? Da sind so Leute, die möchte ich nicht begegnen. Ich überlege mir gerade, wenn ich auf so ein Mega-Event jetzt da lang renne, dann kommt mir einer so mit so einer Mütze entgegen. Ja, dann bin ich noch geschützt. Im Wald kommt er mir entgegen, nachts. Ja, dann sowieso. Dann blinkt die vielleicht noch. Ja, genau. Hey, willst du dich auch mal auf meine Mütze setzen? Aber überleg mal, Scheiße. Du bist auf so einem Mega-Event, du bist da Techniker, du wirst gerufen, weil der Ton nicht funktioniert. Dann gehst du hin. Dann läuft dir so ein Typ mit so einer Mütze entgegen. Ja. Als nächster kommt irgendwer mit so einer Aufnäherweste und dann kommt einer mit einem Presseausweis. Und, ja, dann kommt der Geocaching-Verein rein, die singen das Geocaching-Lied. Ja, das war's. Dann rufst du doch sofort die Polizei an und sagst, hier, die Bekloppten haben sich getroffen. Und es sind ganz viele. In irgendeinem anderen Podcast wieder gehört, dass das sind alles so coole Typen, die Cacher. Deswegen auch diese Events, ey, da treffen sich nur die Geilsten. So war nachts auf dem Event, da geht's auch nicht um die Souvenirs, da geht's nur um dieses geile Miteinander und so. Komischerweise gab es eine Woche später ein Event, da kam da keine Sau hin, da gab es allerdings kein Souvenir. Also, Jungs, ganz ehrlich, wir müssen echt aufpassen, dass nicht irgendwann bei so einem Mega-Event irgendwo im Busch die Seals legen, das irgendwie markieren mit so einem Laser und dann macht's groß Bumm. Also, wenn du in Deutschland einen echten Anschlag machen willst, dann musst du wirklich einen Cache legen und da eine Bombe reintun. Nee, bei so einem Mega-Event, um die ganze Sache wegzuhaben. Nee, da musst du eigentlich, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, eine Banane im Baum hängen. Ah nee, die wurde ja entdeckt. So, dann ist mir auf Facebook, ich war mal wieder auf Facebook unterwegs und da ging es einfach, deswegen habe ich das mal so reingenommen. Den hier, ne? Genau, ja. Und kam die Frage auf, die Wartungskosten des Caches sind so teuer. Nee, so hat er hat einfach mal allgemein gefragt, also. Ja, nee, aber er hat das schon begründet. Er hat es begründet, aber er hat nicht jetzt gesagt, ich möchte in meinem Cache das. Nein, ich möchte mich auch gar nicht auf den beziehen, sondern allgemein rechnen. Okay. Zum einen kam die Frage auf, wenn Wartungskosten so teuer sind, würdet ihr spenden, wenn ich am Final irgendwas hinlege? Zum anderen kam gleich der Nächste rein, hat gesagt, ich lege da eine Runde am Tierheim herum und würde dann auch eine Spendenbox ins Final machen und dann könnt ihr ja freiwillig spenden. Und dann habe ich mir gedacht, dann kamen wieder die üblichen Kommentare, ja, wenn das ein guter Cache ist, dann lege ich da was rein und Tiere sind ja immer toll. Viele waren davon begeistert, ne? Ja, ja. Und dann habe ich mir gesagt, sag mal, bin ich eigentlich, vielleicht bin ich ja schon separiert, vielleicht stehe ich einfach, vielleicht muss ich in die Klapse und der Rest ist normal, kann auch sein. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Verdammt, ich möchte nicht spenden. Also, ich habe noch nie erlebt, dass ein Mistvieh irgendeinen DOS oder ein DGOMG, das waren so damals die Großen, die haben echt Geld reingesteckt, die mussten echt Wartungskosten tragen. Nein, wenn ich den Owner mag, dann geht das auch auf dem Event oder so, aber. Nee, selbst dann nicht. Also, es tut mir leid, aber. Nee, aber wenn ich das was machen möchte, aber ja, so. Aber wenn du kein Geld für das Hobby hast, lass es sein, ey. Also, ja, aber ich möchte einfach nicht damit belästigt werden. Ich möchte eine Dose suchen und finden. Das geht jetzt gar nicht gegen den Threadstarter oder Poststarter. Nee. Wie nennt man das auf Facebook? Nennt das Thread oder Post? Keine Ahnung, aber davon ab. Also, ich meine, das ist ja eine berechtigte Frage, weil das fand ich jetzt auch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich drüber gefreut. Auf die Reaktion allerdings nicht, weil ich habe gedacht, oh Gott, arme Sau, jetzt kriegst du aber richtig Gegenwind. Und dann alle, nö, das ist eine gute Idee. Und ich habe gedacht, seid ihr alle noch normal? Also es tut mir echt leid, aber das wäre für mich undenkbar gewesen. Ja, mir ist es selber schon vorgekommen. Ich laufe da mit Kleingeld durch den Wald und stecke da über einen Euro rein oder was? Ja, ich habe es selber schon erlebt. Auf dem Lost Base steht am Bus eine Spendenbox, weil da so viel Elektronik verbaut ist, sollte man dann hier so spenden. Bin ich bescheuert? Also mal ganz am Rande, wenn ich den Chat gerade lese, Heike hat da heute geschlampt, ich hatte nach einer Banane gefragt, sie hat keine besorgt. Aber wir können natürlich jetzt, solange wir, warte. Guck mal, wir haben jetzt 10 Zuschauer schon. Warte, kennst du das Bild von der Titanic, von dem Satire, Menu und ihre erste Banane? Und dann ja. Nein, aber wir werden natürlich, es ist ja jetzt wieder, was haben wir rum? Wir haben schon über eine Stunde wieder. Wir werden jetzt einfach in jede Sendung einen Erotik einbauen, damit wir, ne, Quote ist alles. Und jetzt pass auf. Jetzt zieht, lass die Hose an, ich guck nicht hin. Pass auf. Oh Gott. Oh Gott, ey, mir ist so schlecht. Sag mal, Jörg, was war das jetzt? War das jetzt... Da müssen wir aber nochmal üben. Du hast ja weder an die Brüste gefasst, noch hast du auch noch die Gurke rausgezogen. Ich weiß, das geht nicht. Wenn du noch weiter reinsteckst, kommt sie hinten wieder raus. Blöde Kuh. Kein Durchhaltevermögen. Also Jörg, wenn ich das jetzt so gesehen habe, ich möchte sie doch nicht mitnehmen. Wenn ich die irgendwann einstecke und ich sehe, dass das Sicherheitssiegel fehlt, ich fasse die nicht mehr an. Hygienesiegel. Ich weiß auch nicht genau, wenn du die benutzt hast, ob du die noch zurückgeben kannst. Du, ganz ehrlich, in meiner Ausbildung kannte ich mal jemanden, der arbeitet bei diesem Erotikversand hier für Frauen, diese Vibratoren, wie hießen die, Joyride oder so. Und was die alles so zurückkriegen, also die haben ja auch eine Retour- und Reklamationsabteilung. Und da war der mal 2 Wochen eingestellt, weil seine Auszubildung. Ich glaube, ich gar nicht wissen. Ist schlimm, ne? Ja. So ein unbenutztes Ding, was so ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt wieder zum. Sonst kommen wir heute gar nicht durch. Also, wie gesagt, also Geld für Cash. Also, ja, kann man darüber diskutieren. Das hat man ja gesehen auf Facebook. Wobei, Facebook weiß ich, wieso manchmal nicht, ob man da diskutiert, ne? Also, für mich fand ich es völlig absurd. Ich habe da auch drunter geschrieben, also, ich fände es nicht so gut. Und dann fand ich allerdings die Reaktion vom Texteröffner schon etwas komisch. Ja gut, dann habe ich jetzt genug Meinung, dann schließen wir das jetzt hier mal. Kaum, dass ein oder zwei gesagt haben, sie fanden es nicht so gut. Also, fand ich ein bisschen seltsam. Ich kommentiere da kaum noch, da kriegt man immer so bescheuerte Mails und teilweise geht es auch unter die Gürtellinie. Nee, hätte ich ja auch nicht gemacht, aber als ich gesehen habe, so viele sagen, dass das toll und gut ist, ich dachte, sorry, das kannst du aber so nicht stehen lassen, weil ich weiß auch, da bin ich nicht der Einzige, der das mit sich halt nicht gut finden würde. Also wenn jetzt an jedem zweiten Cash und so ein Spendenboxing. Also mal abgesehen davon, dass sie eh sofort geklaut würde. Kannst keine Coins verschicken, aber willst Geld im Cash sammeln. Also das ist für mich sehr abwegig. Du gibst da mal ein Spendenkonto. Ich möchte es mal sachlich diskutieren. Ich finde es aus folgender Überlegung nicht richtig. Wenn ich da was spende, werde ich dann im Listing auch erwähnt als derjenige, der diesen Cash finanziert? Nein. So. Und das Blöde ist, er muss ja auch selbst vor Ort gewesen sein, das kannst du nichts reinstecken. Ja, das ist durch. Da ist wieder das Problem. Guck mal, jetzt sieht Mandy ganz attraktiv aus, wenn sie so guckt. Nachdem ich die Gurke abgebissen habe, ich finde auch. Sieht immer so ein bisschen. Aber hat gut geschmeckt. Ich guck mir gerne noch ein Stück von Mandy. So. Ja, aber das kannst du ja gleich mal holen, aber Mandy ist ja jetzt erstmal von dir so ein bisschen. Bisschen durch den Wind, ne? Steck dir erstmal eine an. Ja, Baby. Genau. Das sieht eigentlich auch sehr seltsam aus beim Rauchen. So, Irrlicht. Jetzt, was habe ich Irrlicht? Irrlicht hat ein, ich kannte das gar nicht, mit Novacash geführt ein Interview, was auf der Seite von Irrlichts Blog zu sehen ist. Ton bei MixLR? Kann ich sagen. Irrlicht-geocaching.de und die Novacash GmbH ist eine kleine Firma aus Dresden und besteht aus 3 Leuten, die so ein paar Dinge für Nachtcaches anbieten. Speichermodule, Programmierer, 7-Segment-Anzeigen. Ist ganz interessant, das mal zu lesen. Preislich, weißt du, das ist natürlich so. Weiß ich nicht, sollen sie sich angucken. Also ich meine. Auf jeden Fall kann man da mal nachgucken, weil das ist ja schwierig. Für Nachtcache findest du ja auch nicht sowas Fertiges ansonsten. Ja, vor allen Dingen, wenn ich einen Nachtcache, da bin ich jetzt auch, wenn ich sowas bastle, dann muss ich mir also auch nicht alles zusammenlöten oder, weißt du, dann möchte ich das auch kaufen. Ja. Und dann möchte ich, dass das funktioniert. Kann ich gut verstehen. Weil dann habe ich, wenn es nämlich nicht funktioniert, habe ich auch die Möglichkeit, es zurückzugeben, als dass ich mit meinen 2 linken Händen da aktiv werde. Was machst du denn jetzt? Ja, eben mein OneGenoted will diesen Abschnitt irgendwie nicht laden. Sehr seltsam. Den nächsten, den du da auf dem Zettel hast. Die Silberspur. Ich lade es mal rein. Publish, Disabled, FTF gab es schon vor Wochen. Ja. Will bei mir auch nicht. Verbinden. Bitte warten. Haben wir kein Netz mehr oder was? Weil er sagte auch eben, Ton wäre mal weg gewesen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Abschnitt wird geladen. Warte. Nee, hier, Ton kann auch nicht weg sein. Das zeigt alles noch an, alles gut. Wird jetzt verarbeitet. Mal sehen, was er jetzt macht. Ich habe ihn. OneNote. Es kämpft. Ja, ist auch ein super Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, kaum habe ich die Gurke abgebissen, sind 2 Zuschauer weniger. Ja, das war also. Was ich ertragen muss hier in diesem Live-Podcast. Und damit möchte ich sagen, dass er nicht an meiner Gurke rumgebissen hat. Nein. Es geht um den GC5 MRKV. Der nennt sich Silberspur Nachtcache Nummer 1 von Moin Moin. Und ja, das war eigentlich ganz geil. Er war gepublished worden von Gern Cut. Dann hat ihn wegen einer kleinen Nachmarkierung wurde er dann disabled. Dann kam gleich wieder viel Spaß und dann war der FTF auch schon weg. Fand ich ganz interessant, mal die Geschichte. So kannst du auch machen. Zwischenmal, seitdem wir im Podcast, da können wir nur auf Twitter gucken. Was will er da denn? Da weiß ich auch nicht, wenn wir uns nur ablenken. Du weißt ja, die Podcasts, ja, die nehmen die Konkurrenz alle viel schneller. Wir sollten den auch einfach rausschmeißen, finde ich. Weißt du? Zwischen, wir sind keine Konkurrenz, wir sind arme norddeutsche Willis. Willis. Willis passt es. Ich kann nicht mit niemandem konkurrieren wollen. Die Welt der Schaffner war aufgegeben. Sag mal, ich kann den zweiten Link auch nicht öffnen. Dafür bin ich jetzt beim Übungsbaum gelandet. Das war ja überhaupt die geilste Geschichte. Lass uns erstmal den Übungsbaum machen und dann zu dem Geht kleinen denn ohne jetzt Weg. Durcheinander, oder? Nee, ich habe jetzt auf den Übungshahn geklickt. Ja. Das war eine schöne Geschichte, die uns zwischenzeitlich mal aufgefallen. GC5MR41. Oh, diesen hattest du ja. Ja, den zweiten habe ich nicht. Okay. Da wurde ein Cache gelegt an einem kleinen Baum. Es soll ein T5er sein, wo man ein bisschen üben konnte. Dummerweise ist ein Tag nachher die Stadt angerückt, weil dem Baum gefällt. Ich habe mir gedacht, der Baum ist doch scheiße. Das wollen wir keinem antun. Ja. Und der FDF war dann auch gleich, weil die Dose nämlich unten lag. Der Baum ist mit den Fotos gefunden und der Baum ist jetzt weg. Also ehrlich gestanden, den hätte ich aber auch gelockt. Ja. Also wenn der da unten liegt, dann ist mir das auch egal. Also dann hätte ich ihn auch. Willst du auch noch ein Stück Marmorkuchen? Nee, ich habe meinen Marmorkuchen noch nicht gegessen. Oh. Ich hätte jetzt, irgendwie habe ich gerade tierisch Bock auf eine Gurke. Kannst von der anderen Seite abbeißen. Ich frage mich gerade, wer Amy Farrah Fowler ist. Ist das ein neuer Review? Die kennst du auch alle nicht mehr. Guck mal, hier, so sieht der Marmorkuchen aus. Der ist richtig, richtig lecker. Also für die, die nur zuhören, die wissen jetzt nicht, was gemeint ist, aber für die, die YouTube gucken, die können sich den angucken. Meine Güte. Oh. So, jetzt kannst du mal versuchen, auf den zweiten Link zu klicken. Die Teller passen zum Pulli, ja, das stimmt, ist mir aufgefallen. Die sind auch ähnlich alt. So, auf den kleinen Ohrweh hier. Ja. Ja, ich hab den hier. Was waren da überhaupt? Ja, wir haben so viele Themen, wir wissen das ja gar nicht mehr. Da waren irgendwie, ich glaube, der hat gleich zwei Dosen ausgelegt oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist clever, falls die eine mal weg ist, legen wir einfach den zweiten hin. Ja? Ja, irgendwie so, ich gucke gerade, ob ich da was finde. Das hat der Owner nichts dazugelernt. Irgendwie hat der Owner das gemacht, glaube ich. Ja, der Owner hat bestimmt das Log von James Bond gelesen und gesagt, wenn man erfahrener Geocacher hat, so immer eine Dose dabei. Deswegen hatte ich mir das aufgeschrieben, aber das ist zu lange her, da kann ich jetzt noch nicht mal ganz genau sagen. Dann lass es weg. Genau, zur Not lest einfach selber GC5NY4Q. GC5NY4Q. Da kann man das nachlesen. Ich meine, der hatte, glaube ich, gleich zwei Dosen hingelegt oder was. So, den Übungsbaum haben wir auch. Was haben wir dann? Sonstige Kurzkasche lassen wir den mal weg. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz, ich würde ein Thema vorziehen, sonst wird das auch so langweilig. Die haue ich noch mal weg hier, ne? Ja. Ihr kennt ja Sepp und Bertha. Das sind die beiden Coin-Designer von mygeocoin.de. Ja. Und die liebe Bertha möchte einen erotischen Geocacher-Kalender machen. Oh genau, deswegen haben wir nämlich Mandy hier. Mandy haben wir da. Und wer sich da dran teilnehmen möchte, da gibt es eine Facebook-Gruppe, der müsste man dann beidrehen. Auch die Fotos sind schon sehr, das eine Foto ist ja geil hier, guck mal. Die lüftet ihren Rock so, hat so Strümpfe an, lüftet ihren Rock in Rosenblüten, hat wahrscheinlich einen Stringtanger an. Eine Frau, logischerweise. Okay. Ja. Ja, oder ein Typ, der sich den Arsch in Haar hat. Sag mal. Kann auch sein. Weiß man ja nicht. Wo denn? Hier. Ach da. Und hat einen Travelbug da drauf tätowiert auf den Arsch. Naja, eher draufgeklebt wahrscheinlich. Ja, klopft, ja. Darf ich mal locken? Steht aber gebückt auf dem Parkplatz. Also die Kalender, die Geocaching-Gruppe Dosenglück Kalender 2016, so nennt sich die Gruppe, wer beitreten möchte. Und sich für ernsthaft Dosenglück. Dosenglück? Das ist ja auch ein wirklich sehr schön doppeldeutiger Name. Es geht darum, einen erotischen Geocaching-Kalender zu entwickeln mit Geocacher für hoffentlich nutzt den Lande nicht nur als Wix-Vorlage, wirklich. Also, ich glaube, wenn ich in dem Kalender bin, nicht. Das ist auch schwierig mit der Gruppe. Ich hoffe, die Hälfte der Mitglieder, ich bin nicht in der Gruppe, aber die Hälfte der Mitglieder ist bestimmt nur drin, um da zu gaffen. Weißt du? Ach, das weiß man nicht. Gacher sind echt bekloppt genug, sowas zu machen. Ich würde mir das einfach mal. Schlimmer runter und fürs Vaterland, oder? Nein, Bertha hat ja nun eine gute Beziehung zu Braunschweig. Ja. Und wenn sie da jetzt mal sagen würde, pass mal auf, wenn wir so einen Kalender voll kriegen, kriegt ihr ein Souvenir für die, die da drin sind, dann hast du gleich 2000 Cacher, die sich bewerben. Wenn es ein Souvenir gibt, ziehen die sich aus. Alle. Ja, aber möchte ich das sehen? Ich möchte, es soll ein erotischer Kalender werden und nicht so, weißt du, ich gucke mir auch gerne einen Porsche an. Ich gehe selten auf so einen Autofriedhof und gucke mir Fracks an, um das mal ein bisschen zu umschreiben. Da kann sie sich Zur Not ja schon mal das Bild mit der Banane aus YouTube. Obwohl, das mit der Gurke heute. Also. Obwohl, ich gehe ja immer, ich gehe immer von mir aus, aber es gibt auch Leute, die gucken sich Unfälle an. Also, ja, also, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. So. Also, da meldet euch. Genau, die Gruppe, wie gesagt, der Rotischkalender. Also über den Titel würde ich echt nochmal irgendwie nachdenken, aber okay, kann man so machen. So, was haben wir noch? Ach, das ist wieder so ein, das können wir auch wegtun, da hatte ich unter dem, ja, das lohnt nicht. Alle, vielleicht, gibt alle es ja auch, hier. Vielleicht gibt es ja auch erotische Geocacher, aber bis auf meine Frau ist mir da wenig begegnet bislang. Cache die denn? Die schickt die doch mal los. Die muss immer mit, ja, die muss immer mit und finde das Teil dann. So, was haben wir noch? Oder? Erstmal eben im Kuchen. Ja, ich gucke gerade mal. Also das mit dem am Cache kann es natürlich nicht liegen. Alle Spinner hier, das ist ja das Übliche. Da hat wieder einer im Lock ein bisschen rumgepumpt. Das können wir rauslassen. Dann versucht wieder ein Owner Vorschriften zu machen. Ach klar, ich glaube, das war wieder so ein völliger Quark, wo ich gleich dachte, oh, kann es ja nicht mehr lange dauern bis zum NA. U211 heißt das Ding. GC4AKEH. GC4AKEH. Kopfkino, Stornokasse 1 dringen. Und da wollte er, oh Mann, was der alles wollte, das ist schon wieder so, ey. Ich glaub, aber das sind solche Leute, die gründen dann auch einen Verein und treten in so einen Verein rein. Ist das denn und deswegen ist es wichtig, Jörg, dass du in so einem Vereinstreffen hast, dass du die Hymne spielst und dass du eine Agenda hast. Die wird abgearbeitet. Dass du die totschlagen kannst. Die Umlaute, Blas, kein Nachtcash, die Umlaute, das ist raus. So, dann bist du eigentlich nicht mehr vorbereitet. Doch, aber ich war dieses Mal etwas deprimiert und durch den Urlaub, da war ich auch noch krank geworden, alles scheiße. Komm, ich knuddel dich mal ein bisschen. Oh, gib mal Hand, komm, gib mal nee, Hand. Komm. Wir möchten nochmals sagen, dass sie kein Nachtcash ist. Nee, irgendwo war da was drin. Ohne Maintenance. Könnte dem genau, sollten wir von einem Lock Verdacht bekommen, also allein die Formulierung, sollten wir von einem Lock Verdacht bekommen, dass ein Cacher sich unlauterer Mittel zum Finden dieser Dose bedient haben sollte, werden wir den Lock kommentarlos löschen. Falls wir jemanden damit Unrecht tun sollen, kann er uns gerne bei uns das Gegenteil beweisen, indem er uns ausreichende Lösungsbeschreibung kurz nach Log-Löschung über die Kontaktfunktion zukommen lässt. Das ist so, wo ich dachte, Gott sei Dank haben sie diese Log-Vorschriften mal weggenommen. Genau solche ohne, da könnte ich mich 3 Stunden am Stück übergeben. Das ist einfach, ja. Da kannst du einfach nur sagen, weißt du, zieh mal die Hose runter, greif dir mal einen Schritt, drück mal ein bisschen, die Mail gleich direkt zu Groundspeak, Logbedingung, ich archiviere jetzt. Ja, aber das ist einfach absurd. Aber das ist dieses Thema der Mystery-Datenbank. Ja, aber das ist ein Thema insgesamt. Und je mehr, ist nicht mal Mystery, es ist immer wieder, das ist ja sogar noch eine Letterbox, es ist immer wieder ein Problem, dass sich gegenseitig unbedingt alles vorschreiben wollen. Wenn ich diese Dose in den Wald lege und da kommt einer ran und da schreibt drin, dann habe ich mit dem nicht zu diskutieren, dann hat er es offensichtlich geschafft und wie, ist mir egal. Klar kann ich das nervig finden, kann mich drüber lustig machen, machen wir ja nur zu Genüge, aber dem dann das Log zu löschen, das ist so, boah, und irgendwann wird der Erste erschossen. Du hast meine Dose nicht irgendwie angefangen, erschossen. Ja, vor allem mit welchen, weißt du, wie oft rennst du durch den Wald, sagst, oh, jetzt muss ich aber mal dringend kacken, setzt dich hin und denkst, oh, da liegt jetzt eine Dose. Dann echt, lockst, ja, voll dann, drauf. Dann lockst du da natürlich richtig rein und dann wird dir das Lock löschen. Also ich, das ist aber, das ist genau das, wie wir es besprochen haben. Da ist auch wieder Nachweispflicht bei Mystery im Blog von Kocherreiter. Ich habe, oh Gott. Ja, Kocherreiter. Ich habe immer, okay. Nachweispflicht bei Mystery zum Loggen zu dürfen. Nachweispflicht beim Mystery, um loggen zu dürfen. War mein Lesefehler, nicht Schreibfehler. Also das könnt ihr mal gut nachlesen, ist vom Mittwoch, 11. März 2015 bei Kochereiter auf dem Blog. Der bringt das da schön auf den Punkt mit guten Formulierungen, was da alles für Schwachsinn zum Teil abläuft. Das bringt das Ganze nochmal so zusammen, was wir hier im Einzelnen auch schon hatten. Aber das ist wieder so typisch, weißt du, da bist du nicht betroffen, dann denkst du aber, es gibt so viele und dann machst du dir irgendwelche Logbedingungen. Ja. Oh, und jetzt, das ist ja noch harmlos. Jetzt kommt ja hier der Oberknaller wieder. Also immer wenn du denkst, du hast jetzt den größten Idioten im Teich gefunden, dann kommt der Nächste aus dem Teich gesprungen. Man fragt sich mal, was überhaupt noch Wasser im Teich ist bei solchen Leuten. Ja, nee. Der hat tatsächlich in seinem Listing stehen, welche GC-Nummer ist denn das hier? GC5P9E6. Ja. H. Michel schreibt es richtig. Blockwart ist genau der richtige Begriff dafür. Ja, ja, ja. In dem Fall aber extrem hier. Also GC5P9E6. Ist das dein Lüfter oder fliegt der Laptop gleich durchs Bild? Hör mal. Ist tatsächlich der Lüfter. Ja, was geht jetzt ab hier? So lüften musste. Warum bist du mit Leben jetzt? Es liegt am Mandy. Ist zu heiß hier. Oder ist da was? Ach, guck mal, das ist hier vielleicht am Lüfter, die Karten. Oh ja, die sind schon warm. Da die ausgelegte Dose weiterhin mein Eigentum ist und ich daher auch über die Rechte des Eigentümers verfüge, schließe ich bezugnehmend auf § 903 BGB in Klammern die EBIS oder die Unterstrich EBIS von der Nutzung und Einwirkung aus. Also wen schließt er aus? Die ISIS? Die Kescher da. Wie heißen die ISIS? Die EBIS. EBIS, achso. Also er schließt Kescher nach BGB von seinem Cash ab. Und in dem Moment sollte er drüber nachdenken, es gibt so gute Psychiater und es gibt auch Medizin, die heute schon hilft, solche Krankheiten zu heilen. Wobei ich weiß nicht, ob man das noch heilen kann. Das ist so absurd. Also, aber ich sehe das bestimmt noch. Ja, jeder blamiert sich so gut er kann, kann ich also dazu mal sagen. Also sowas in Listing zu schreiben. Ich wundere, dass da noch keiner NA gelockt hat. Das ist eine Lockbedingung. Doch, das ist, es musste entfernt werden. Der hat ja einer den Reviewer eingeschaltet und dann hat das entfernt. Ist schon? Achso, ja, das war aber als Reviewer musst du dich mit sowas. Mit so einem Scheiß auseinandersetzen, ja. Stell mal vor, du fängst jetzt an bei Groundspeak als Reviewer. Du reviewst Caches. Ja. Aber in Wirklichkeit bist du wie in so einer bekloppten Anstalt. Ja. Dafür bist du gar nicht ausgebildet. Das Erste, was ich von denen verlangen würde, ist eine Waffe. Und musst Menschen therapieren, die irgendeine Phobie haben. Ja, ich sage das ja mit Blödsinn. Waffe. Also da muss es einfach Schussfreigabe geben. Für so einen, also sorry, aber der hat das Hobby, der betreibt kein Hobby, der betreibt, das ist ja schon, was ist denn das, Geocaching-Nazi oder wie nennt man sowas? Also sowas Absurdes, einzelne Leute ausschließen zu wollen. Geocaching-Rocker-Nazi, so muss man das nennen. Also, mit Tattoo. Aber das ist... Das sind die Momente, wo ich sage, scheiß auf dieses Hobby, ich will nicht mehr. Ja, aber so da, das sind die richtigen Auswüchse. Erinnerst du dich noch, als das mal aufkam, echte Cacher locken T5 nur mit Lockfoto? So fing das an. Ja. Wir haben da auch einige Fotos gemacht, wenn man sie geschickt hinstellt, kann man die auch vom Boden aus machen. Ach, das ist alles so ein Scheiß. So, egal. Dann haben wir, das ist gut. Das ist jetzt, genau, das hat ja einen Hintergrund von diesem Geocaching HQ-Admin. Es geht um das Log, also die Logcode GLGRJ38N. Wobei ich überhaupt nicht mehr weiß, ob man ehrlich gesagt das überhaupt noch finden kann, weil mit der neuen Suche, naja. Auf jeden Fall nochmal GLGRJ38N, wie Nordpol hinten. Da hat tatsächlich das Geocaching HQ-Admin-Archiv Challenge Bingo an Weihnachten. Mit der Begründung Archiving for disrespectful communication with reviewer. Please start over and communicate und so weiter. Also da muss wirklich mal einer sich so richtig im Ton vergriffen haben, wenn das Headquarter den schon selber archiviert, den Cache. Ist das ein Cache von Dr. Cool eigentlich? Nee, das weiß ich nicht. Dr. Cool ist ja, der kommt ja, glaube ich, noch hier. Ja, aber das ist, naja. Ach so, Fotolog um Fotolog, das brauchen wir wieder nicht. Da fehlt die Dose und da wird schon wieder seit 3 Monaten alles Fotologs gemacht. Das interessiert mich. Das finde ich, also da müsste man die Reviewer doch mal dazu aufrufen. Klick doch mal auf den, ach nee, das ist Polizei. Generell so ein Cache, wenn da so ein Fotolog ist, einfach zu locken. Ja, aber wie sollen sie das denn? Das können sie doch machen. Ja, aber sagt ja keiner Bescheid. Jetzt ist er archiviert worden mittlerweile, Gott sei Dank. Irgendeiner hat dann ja auch mal, Eigengott hat es dann ja auch mal gemacht, hat sogar dazu geschrieben, dass Fotologs nicht zulässig sind. Und guck mal den 4 da drunter. Nee, er hat das ja auch, er hat noch dazu geschrieben, er lockt jetzt den Cache und wer seinen Log-Eintrag entfernt haben möchte, genau, aus dieser Hall of Shame, ja, der Hall, kann sich gerne bei ihm melden. Hall of Peinlichkeit, wenn ihr die sehen wollt, GC5GDHN. GC5GDHN. Da kann man wunderbar nachgucken, wie man sich so richtig peinlich daneben benimmt. Würde ich so mal sagen. Okidoki. Das sind aber so Sachen, die lohnen sich schon fast nicht mehr zu berichten, weil die echt, das ist schon alles so normal. Ach so, dann kommt wieder so dieser Cache, wir nehmen ihn mal einfach mal dazu, also ist ja auch archiviert worden, aber da war auch wieder so ein Log irgendwie drin, naja, ich bin ja mal hin vorbeigegangen. Kennst du eigentlich dieses Block hier? Guck mal. Das ist geil. Nee, sag mir gar nicht. Das führt genau sowas auf. Nur solche Peinlichkeiten werden da genannt. Ja, aber es ist ja Englisch, da triffst du die Hälfte. Auf jeden Fall bei GC51E67, da findet man auch wieder so dieses typische, ich bin da vorbeigegangen und es fehlte nur der Final, die Stationen habe ich ja alle gefunden, dann logge ich das jetzt einfach mal. Also, ja, guckt selber nach, das sind so Sachen, die lohnen sich schon fast nicht mehr zu berichten, weil sie echt mittlerweile Durchschnitt werden, so peinlich das ist. Sucht einfach mal auf Tumblr nach dem Funny Geocaching Travel Book. Jetzt ich glaub, das nennt sich, warte, stopp, ja. It's all about the numbers. Mehr kann ich jetzt hier nicht sehen. Ich bin auf Tumblr einfach mal suchen. Da sind immer schöne Beispiele zu sehen, was wir Geocacher alles tun, um den Found tatsächlich zu gewährleisten. Mach mal den hier, den hast du auch rausgesucht. Ja, warte mal. Ich muss ja erstmal. Ich bin ja hier auf dem iPad und ich bin nicht multitasking-fähig. Ja, und außerdem bin ich hier ein bisschen abgelenkt durch Mandy. Das ist geil. Ich glaube, meine Viagra wirkt gerade. Du geiles Stück. So, was soll ich jetzt machen? Nicht, dass sie schwanger ist, wenn du gehst. Ach so, du meinst hier diese witzige Idee mit dem Lader Richtung Afrika? Mhm. Das habe ich eigentlich nicht. Ja, das habe ich auf Twitter mal gepostet. Da sind nämlich zwei Jungs, die machen die nehmen an der Rallye Dresden-Dakar-Banjul statt, egal wo das ist. Und der komplette Verkaufserlös der Autos und der Hilfsgüter, die die mitbringen und die lassen die auch da, geht an die Hilfsorganisationen vor Ort. Und die sind zufälligerweise auch Geocacher. Und die haben auf ihrem Lader einen Travelbug-Aufkleber. Und es war eigentlich so, den hat tatsächlich jetzt schon jemand gewonnen. Den haben sie verlost bei einer Verlosung auf Twitter. Ah. Wer das retweetet, kriegt diesen Travelbug. Und irgendeiner hat ihn jetzt gewonnen. Was machen wir denn damit? Ein Travelbug? Ja. Ja, es geht einfach darum, dieses Projekt nochmal ein bisschen zu promoten. Mehr Details findet man da auf der Website www.team601.de und der Code des Travelbugs ist TB6R5AE, da sieht man den Lader, ganz ehrlich, mit dem Lader durch Afrika, das ist mutig. Nannte man die nicht früher Stalins Rache? Nee, das war Saporosch. Kennst du Saporosch? Nee. Kennst du nicht, ne? Das ist ein Heckantriebler, der hat sich ungefähr angehört wie so ein Panzer und deswegen nannte man den immer Stalins Rache, weil wenn der kam, der konnte dich praktisch nicht überfahren, weil du hast gedacht, scheiße, was ist denn hier so laut? Und hast da sofort hingeguckt. Ja? Ich guck gerade mal eben. Ja, schlecht vorbereitet. Ah ja, das ist. Achso, das hat mich hier dieses. Die Madman Gear haben mit ihrem Film Cash Heard, was ich ja auch schon mal beim letzten Mal promotet hatte, tatsächlich den Geocaching Groundspeak Kurzfilmfestival gewonnen. Hast du dir den Film mal angeguckt? Ja, der ist witzig. Was ist denn daran? Ich habe den mit Heiken, wir haben ihn nicht verstanden, wir sind so dumm wahrscheinlich. Was soll der aussagen? Der sagt, es ging einfach nur darum, einen Film über Geocaching zu machen. Du hättest dir die anderen 16 anschauen müssen, die sind noch bekloppter. Das Interessante an diesem Ding ist, man sollte sich einfach auf dieser Website von der Blog-Geschichte, dann sucht man im Geocaching-Blog nach "And the winner of the Global GIF Audience Award is..." Einfach mal die Kommentare durchlesen. Wenn du denkst, dass es nur in Deutschland sowas gibt, wie nach dem Motto, wie damals, ey, die haben beschissen mit der Abstimmung. Oh ja, steht deutlich drin. Das ist tatsächlich auch da. Also die Kommentare gehen davon aus, dass die Abstimmung gefaked wurde, es gäbe Aufrufe, das ist so Shame from Brunswick. Naja, also das ist ja kein Fake. Ich meine, ich finde es auch immer komisch, dass es da Aufrufe gibt und tatsächlich welche, nur weil es deutsch ist, dafür stimmen uns. Das finde ich auch alles sehr seltsam, aber das hat ja nichts mit Faken zu tun. Also wenn du sagst, bitte klick für unser. Also, ich hätte es sonst nicht mitbekommen aufgrund des Facebook-Posts. Ja, ich hätte auch nicht geklickt, wenn ich es mitbekommen hätte, weil ich den Film einfach nicht mal. Also, nee, ich habe mir den Film angeguckt. Ob ich jetzt für den Film gewotet habe, ist eine andere Sache. Aber theoretisch kann das jeder machen. Deswegen sagte den Teil kann ich. Ich finde es beknackt, sowas zu machen, weil da kannst du ja alles schenken. Kommentiert der hier jetzt irgendeiner. Du weißt ja jetzt nicht, wer das ist. Ja. Vielleicht hat er dieselbe Idee gehabt. Er hat 200 Klicks und der andere hat 300. Ja. Und dann findest du die Idee auch scheiße. Deswegen finde ich ja diese Veranstaltung so Schwachsinn, weil es ist unrealistisch. unrealistisch ist. Da ist ja einfach nicht, weißt du, wenn du einen Tag wartest, hast du eine neue IP, klickst du nochmal dafür. Schenkt euch doch den Dreck. Und ganz ehrlich, guck den Film nochmal. Sorry, aber ich habe da reingeguckt in den Film und den würde ich normalerweise nicht mal unter für Geld gucken. Ich fand den auch nicht witzig. Ich fand die Idee fand ich in Ordnung, dieses Festivals, weil das wurde ja in Seattle dann vorgestellt, so ein International Film Festival über Geocaching. Was dabei rausgekommen ist bei den Einsendungen, das hat mich allerdings erschreckt. Ja, ich fand das, weiß ich nicht, den Film, das geht jetzt gar nicht gegen diesen Woodman Gear oder wie er heißt, um Gottes Willen, da hat da bestimmt viele Arbeit reingesteckt, nur, aber das soll jetzt der beste Film über Geocaching sein? Also, wenn du dir die anguckst, ist es wahrscheinlich tatsächlich der beste, weil der Film sich nicht ernst nimmt. Die anderen produzieren solche Filme und nehmen sich noch ernst. Ja, aber dann such mal auf YouTube oder Geocaching, findest du 3000 bessere Filme, also sorry, aber weiß ich nicht, das hat mich überhaupt nicht angefixt. Das ist auch so ein Thema der Konventionalisierung. Jetzt haben sie es mit Filmen versucht, vieles, was rauskommt, ist einfach nur Mist. Ja. Aber ich fand den jetzt auch nicht so. Ich habe Angriff der Killer-Tomaten geguckt. Also, okay, da sind wir ja auch mal dem Niveau angekommen. Also naja gut, kann man so machen. Hat ja auch gewonnen, das spricht für ihn. Und nur weil es nicht mein Geschmack ist, muss es halt nicht heißen, dass es gut oder schlecht ist. Und der hat jetzt auch Geschmack nicht, ist sowieso individuell. Ganz ehrlich, der hat jetzt auch nicht Tausende von Euros gewonnen dafür, dass er diesen Gewinner ist. Gab es da überhaupt was für? Weiß ich nicht, vielleicht irgendein Coin oder irgendwas. Ach so, und sich dann ein Jahr umsonst Teilnehmer. Was ist denn das, wenn du im Jahr umsonst Premium Member bist, dann ist, oh mein Gott. Okay. Ja, selbst, genau. Da bin ich ja schon wieder dran. Das haben wir beim letzten Mal, da habe ich sogar einen Blogbeitrag darüber verlinkt. Das ist der Hammer. Nabu-Rotster. Ja, ja. Ja, also das ist ja, das kann man ja auch kurz zusammenfassen eigentlich, ne? Das ist ja wirklich jetzt auch schon durch das Thema. Der Nabu behauptet einfach mal, dass Geocacher den, also wäre man immer so schlimm gewesen, der Nabu hat es ja nicht, also die Zeitung hat geschrieben, der Nabu hat sich hingestellt und behauptet, das wäre ihr Kasten, ihr Vogelkasten, in dem die Geocacher einfach was eingelegt hätten. Und der Chef der Nabu selber, oder wer, hätte das vor Jahren in Handarbeit hergestellt. Ja, und dann stellte sich heraus, dass der Schwachkopf noch nicht mal sein Kasten war. Ja, eben. Also, das Interessante war eigentlich nur, ich hatte es ja, es gibt es bei uns auf der Seite auch als Beitrag verlinkt. Da kann man sich das alles nochmal auch auf Facebook durchlesen. Das Interessante war ja einfach, die waren unterwegs und haben das dann einfach so geschrieben und haben das dann auch als die ersten Kommentare, wie kann man nur an dem Baum irgendwas nageln und so weiter. Und und dann hat mal einer nachgefragt, Moment mal, ist das tatsächlich so? Sieht so ein bisschen komisch aus, hängt ein bisschen tiefer. Dann haben sie steif und fest das behauptet, dann haben sie Kommentare gelöscht, dann haben sie Kommentare nicht beantwortet. Aber bis der Owner überhaupt von der Scheiße informiert worden war und das dann mal in seinen Log fand ich das Log auch völlig in Ordnung, weißt du? Wie sie es dann reingeschrieben hat und gesagt, also das ist eigentlich mein Dings, das haben wir da aufgehangen. Und dann wurde es ein bisschen peinlich für den Nabu und für das Tageblatt. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, da hätte ich fast Anzeige wegen übler Nachrede angestellt. Echt? Also der behauptet, der in Eigenarbeit hat er diesen Kasten und hat das nicht mal gemacht, der Arsch. Also das ist einfach Betrug, was sie da versucht haben. Das ist nur noch peinlich. Ja, aber ganz ehrlich, das zeigt auch so ein bisschen, alle wettern wieder über Lügenpresse und so weiter. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, das Thema der Presse, das siehst du jetzt auch bei diesem Flugzeugabsturz, das ist dann nicht normal, wie die Presse damit umgeht, oder? Ja. Also wahrscheinlich nehmen die Bekloppten allgemein zu. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also mit dem Flugzeugabsturz brauchen wir gar nicht, mein Gott, das ist ja noch lächerlicher. Ja, wir wollen auch nicht politisch werden, aber das ist... Doch, bin ich ja schon. Kann man nachlesen, ist aber eigentlich schon durch das Thema, von daher nehmen wir den nächsten. Die Stadt möchte keine Caches in ihren Bäumen. Wie überraschend. Das sage ich schon immer, dass das so ist, aber es scheint so keiner zu glauben. Der Schlangenfänger hat archiviert seinen T10 mit dem Log. Nehmen wir den Log, GL, GQ, JQ, XY. Oh, ich krieg so ein komisches Gefühl im Würstchen. Ich nehme mal die Gurke hier raus. GL, GQ, JQ, XY. Sorry Leute, hier ist leider Schluss. Die Stadt Heilbronn hat es ab sofort untersagt, Geocache an ihren Bäumen zu befestigen. Danke für die vielen Blablabla. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass sie das untersagt hat, sondern ich gehe mal davon aus, das war vorher schon untersagt. Sie haben es nur nochmal klargestellt. Das hattest du eigentlich auch schon mal angefragt, ne? In Hamburg war es auch zumindest so. Die haben mir gesagt, es ist fast in jedem Bundesland so. Öffentliche Bäume dürfen nicht beklettert werden. Und da gibt es auch tatsächlich einen Passus, wo das mehr oder weniger drinsteht. Ich weiß es jetzt nicht mehr wörtlich, aber ruft einfach ein Bezirksamt an. Ihr braucht ja gar nicht von Cashen erzählen, sondern einfach, darf man einen Baum beklettern und ihr kriegt dann eine Antwort. Und dann könnt ihr als nächstes gleich fragen, darf man einen Kreisel betreten? Ja, genau. Also ein Kreisel meine ich jetzt ein Kreisverkehr, das Mittelteil, wenn da kein Fußweg ist. Genau. Hört euch das auch gleich an, dann habt ihr vielleicht ist nämlich genauso verboten. Ideen, könnt ihr gleich Ideen verwerfen für Geocaches. Und das ergibt sich irgendwie aus der Straßenverkehrsordnung, habe ich mir auch schon mal von der Polizei erzählen lassen. Wie gesagt, sowas kann man auch durchaus mal nachfragen, ohne immer gleich von Geocaching zu reden. So, dann, ach ja, das ist auch wieder so, ey. Hier ist es dann schon so verboten. Und da gab es dann auch wieder eine Riesendiskussion. Für mich absolut nachvollziehbar. Die Stadt, nämlich Geocaching in Meerbusch, heißt der über die Überschrift. Meerbusch mit Doppel-E. Stadt verbietet Schnitzeljagd auf Friedhof. Und ganz ehrlich, genau das ist richtig. Da gab es dann auch wieder gleich eine Diskussion auf Facebook. Ja, aber wir laufen da nur rum und suchen nichts und dann stören wir da auch niemanden. Und mein Gott, was soll denn das? Ja, ist ganz einfach. Da sind Leute, die trauern um Verstorbene und da könnt ihr eure verschissene Rechthaberei euch mal ganz tief in den Hintern stecken und einfach mal einmal im Leben Rücksicht nehmen und die Leute in Ruhe trauern lassen. Wenn da Leute rumlaufen und auf ihre Geräte gucken, dann wirkt das immer merkwürdig für einen trauernden Menschen dort. Das ist doch gar keine Frage. Ich weiß nicht, warum man da immer auf dieser Rechthaberei rumkacken muss. Lasst doch wenigstens dort mal die Leute in Ruhe. Friedhof, scheiße. Nochmal, Friedhof, scheiße. Ist genau Wasserdose, Wasserdose, Filmdose, nicht wasserdicht. Friedhof, scheiße. Mandy, was sagst du dazu? Friedhof, scheiße. Genau. Die sieht so ein bisschen auf dem Foto aus wie... Wenn du mit solchen Fragen beim Amt anrufst, dann bekommst du die Gegenfrage wegen Geocaching. Nein, bekommst du nicht. Ich habe dort angerufen, schon öfter, und meine Frau ist nämlich auch Beamt. Das fragen die nicht, weil da rufen so komische Leute an und stellen so merkwürdige Fragen, die werden einfach beantwortet. Die fragen schon gar nicht mehr nach, warum du sowas fragst, glaub mir. Knöllchenhorst ruft da übrigens auch an. Siehste, und genau solche... Du glaubst gar nicht, Heinrich ist jetzt beim Wahlamt, was für Menschen dort anrufen und ihr erklären wollen, auf was sie alles zu achten hätten bei der nächsten Wahl. Und zwar stundenlang. Aber nochmal zu dem Friedhof, das ist sowieso eine generelle Idee, weil wir Geocacher sind ja nicht dafür bekannt, auf den Wegen zu bleiben, sondern gehen auch mal gerne querfeldein. Ja. Und einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, auch als Neuling, warum könnte hier kein Cache liegen und die Idee vielleicht nochmal überdenken. Wollen wir jetzt eigentlich zu dem großen Aufreger kommen, bevor wir, du willst jetzt hier alles abarbeiten, ne? Ich denke mal, wir können auch was vorziehen, um Gottes Willen. Also, das ist doch, Ich finde das mit dem Geochecker immer noch so geil. Oh Mann, der Typ ist... Wir nehmen es mal als Programmpunkt rein unter Dr. Cool ist nicht wirklich cool. Dr. Cool hat einen Geochecker entwickelt und hat kurz nach dem Mystery Gate und hat das gleich mal so ins grüne Forum gesagt, das ist hier mein neuer Geochecker, ich bin gerade am Entwickeln und möchte das reinmachen. So, und das grüne Forum, wie es nun mal ist, man nennt es ja auch die grüne Hölle, nennt man grüne Hölle, ne? Hat entsprechend geantwortet, aber auch, es gab auch sachliche Kommentare, unter anderem auch vom Himberger, der natürlich gesagt hat, bevor du so ein Ding entwickelst, schreib doch mal Groundspeak an, ob das überhaupt machbar ist. So, was soll ich sagen? Alles ignoriert, hat das Teil entwickelt, hat das reingebracht in seinen Geocache und irgendwann kam da mal ein Reviewer drauf, ich glaube es war Sappelwasser, und hat ihn dann mal angeschrieben und gesagt, na, pass mal auf, was ist das denn da drin? Logischerweise, Links sind von Groundspeak nicht erlaubt, bitte entfernen. So, dann ging das alles hin und her und im Endeffekt, wir machen die Geschichte kurz, Groundspeak hat ihn gesperrt für 3 Monate bei guter Führung für einen Monat. Ja, nachdem er dann aber auch noch rumgepöbelt und dann hat er versucht, noch über Facebook und alle möglichen Kanäle die Leute da aufzuhetzen, dass sie sich an Groundspeak wenden. Also ernsthaft, in einer Facebook-Gruppe, ich habe ihn auch mal geschrieben, pass mal, die wollen dich nicht und ist doch auch mal gut. Nee, nein, aber der hat... Die hier gegen ihn ansprechen würden, das wären nämlich von Groundspeak bezahlte Fakes. Der hat sie nicht alles. Da war Schluss. Da war mit jeder Intelligenz beendet. Also sorry, wenn mir einer erzählt, er schrieb da in so einer Gruppe, ich weiß gar nicht in welcher, und die blieben erstaunlich sachlich für eine Facebook-Gruppe. Achso, du kannst es noch nicht mal sehen. Die hat nämlich alle seine Postings gelöscht bei Facebook. Ah. Wow. Ja, die waren ja noch nicht wirklich aussagekräftig. Der will ja auch wieder bei Groundspeak dran. Er will ja wieder geocachen. Vielleicht deswegen. aber ernsthaft. Also der hat ja... Da haben 30 Leute gesagt, Junge, du hör auf, hier rumzuheulen, das nervt und so. Also, und ja. Er hat gesagt, diese 30 wären bezahlte Leute von Groundspeak. Das hat er ohne Smiley geschrieben, das hat er auch ernsthaft so gemeint. Er meint, das wären bezahlte Leute von Groundspeak, die nur ihn fertig machen sollen. Sorry, der ist nicht, das, da hört bei mir die Normalität wahrscheinlich auf. Wahrscheinlich ist er auch am Wochenende und demonstriert gegen Chemtrails. Vermutlich geht er da auf eine Pressekonferenz. Mit seiner Vereinskutte. Mir ist er nur aufgefallen durch diesen Beitrag, da hat er ja seinen Blogbeitrag verlinkt und da hat er die Kommunikation öffentlich gemacht von mir. Ja, das war da kamen natürlich die Ersten, die ihm dann gleich gesagt haben, das sollte man vielleicht nicht machen. Es ist nicht so ganz eindeutig, ob man das machen sollte oder nicht. Und in diesem Facebook-Post, den er gesessen hat, hat er erstaunlich viel Zuspruch gehabt. Ja, die bösen Amis verstehen uns eh nicht. Und ja, das bla, und nur wegen so einem Scheiß. Und dann habe ich mir gedacht, der hat das ja alles aufgeschultert bis zu der Mail, die von aus dem Groundspeak Headquarter kam, von wo die dann drin steht, wegen, wie haben sie es geschrieben, wegen nicht, wegen, weiß ich nicht, wegen starker, böser Kommunikation mit dem Reviewer oder ja, irgendwie so. Also sperren wir dich jetzt. So, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, da stand ja alles so drin. Lesen wir die Mails noch da, dann weiß ich, Groundspeak spricht ja auch Deutsch mittlerweile. Das ist ja Deutsche, die da ist. Also ist kein Übersetzungsfehler. Da habe ich gedacht, Moment mal, bei den Mails steht mit Sicherheit, die er geschrieben hat, nicht alles drin. Ja, kannst voll ausgehen. Weil was da drin stand, war ja relativ sachlich und du würdest, selbst auf so eine Mail würdest du nicht so reagieren. Also hat er da auch was raus. Also für mich bleibt das ein ziemlich zwielichtiger Mensch, der eigentlich versucht hatte, jetzt. Ja. Ach, der hat vorher auch schon andere bepöbelt, die mal gefragt haben, hör mal, veröffentlichst du eigentlich den Source Code, damit man mal gucken kann, was ja normal wäre bei so einer Sache, ist ja Open Source wäre da ja angebracht. Nee, Open Source sowieso nicht die Lösung, bla bla bla. Also gleich so eine Art an den Tag gelegt hat, wo ich gleich gedacht habe, super, dem sollen die Leute dann ihre Daten anvertrauen. Ja, das also, würde ich ja vor allen Dingen machen. Ganz ehrlich, das Erste, was ich, also ich habe durch Zufall durch das im grünen Forum mitbekommen, habe ich gedacht, mal cool, das ist ja jetzt komisch, jetzt entwickelt einer einen neuen Geo-Checker, obwohl es genügend gibt. Ja. Will ja vielleicht darüber die Koordinaten abgreifen. Dann ist das Thema an mir weiter vorbeigegangen, dann kam die Post und dann dachte ich einfach nur, was ist das denn eigentlich für ein Idiot? Ja, das ging mir absolut auch so. Also nach relativ kurzer Zeit war mir klar, irgendwann, der hat sie doch nicht alle. Also, und als er dann ernsthaft behauptete, dass das von Groundspeak bezahlte Leute wären, dann wusste ich, okay, entweder ist das ein Kind von 12 Jahren oder der hat sie einfach nicht. Also da brauchst du auch nicht mehr diskutieren. Das ist ja derart disqualifiziert. Also diese ganzen Verschwörungstheorien. Aber ich war erstaunt, wie viel Zuspruch der bekommen hat. Also es gibt so einen gewissen Groll gegen Groundspeak. Man muss mal einfach sehen, die machen vielleicht nicht alles richtig. Aber man sollte sich trotzdem mal drüber nachdenken, wenn einer die Kommunikation auf seinem Blog postet, würde er das umfänglich tun oder würde er es so machen, dass man, dass er besser dasteht als der andere? Also da passte was nicht. Und jeder, der das komplett durchgelesen hat, hat das sicherlich auch mitbekommen. Ja, das war einfach Schwachsinn. Das war wirklich einfach Schwachsinn. Also, aber ich fand die Reaktion gut. Erstmal schön, das sollte man öfters machen. So zum Abkühlen, erstmal so einen Monat in die. Ja, das hatte ich auch gedacht. Aber das war auch das einzig Richtige dabei, weil das war wirklich. Nee, weiß ich nicht. Das war so absurd, das konnte ich schon nicht mehr annähernd für voll nehmen. So, was haben wir noch? Wie gesagt, immer wenn ich denke, es kann nichts mehr kommen, was noch dämlicher ist, als was ich bis jetzt erlebt habe, dann kommt ein Koffer im Baum mit Radioaktivzeichen drauf. Also, wenn man den dort hochbringt, muss doch genug Rest-IQ vorhanden sein, um sich vorstellen zu können, dass das nicht gut geht, oder? Also, es gibt so viele Bekloppte auf der Welt, die diesen Koffer sehen und natürlich gehen die zur Polizei. Und wenn meine Oma da lang geht, dann geht auch die zur Polizei. Das ist doch völlig normal. Da hängen die Koffer mit dem Radioaktivzeichen im Baum. Also ich weiß auch, ich verstehe nicht, was für einen Zustand man haben muss, um das zu tun. Jörg, beruhige dich, beiß mal von der Gurke ab. Ja, ich glaube, gib mal her, ich esse die Gurke auf. Kann das nicht mehr sehen hier, ey. Das ist, kannst du mal von der anderen Seite rein? Kannst du mal von der anderen Seite reinpacken? Nein, sprich über die Koffer. Riech mal kurz dran, ob das. Ich frage mich nämlich, ob das jetzt nach Plastik riecht. Nö. Nicht? Erdbeere? Weil ich hatte ein bisschen Erdbeerkleidgel reingeführt, damit die Gurke besser hält. Ist jemand neu in den Chat gekommen und wollte das alles nochmal nachschauen. Also generell gibt es es gibt keine Kennzeichnungspflicht, aber es ist nicht verkehrt, sein Geocache von außen an Stellen, wo auch Passanten langlaufen, ja, als Geocache zu kennzeichnen. Nicht mit Radioaktivzeichen. Das Geocache-Zeichen. Genau, und man sollte einen Cache auch so tarnen, dass er nicht auffällt. Jetzt muss man einfach mal zusammendenken, ein Koffer, ein Baum. Wächst ja bekannt. Also ich kenne jetzt, kennst du einen Kofferbaum? Also ich kenne einen Apfelbaum, Kirschbaum, Kofferbaum ist mir noch nicht aufgefallen. Ich verstehe solche Menschen nicht. Also der hört es bei mir einfach auf. Also und das Schöne ist, einfach drüber nachdenken, die Kosten des Einsatzes trägt der Owner. Nö, das tut er eben nicht. Warum nicht? Ja, weil er, also sorry, aber mit dem IQ kann ich nicht davon ausgehen, dass der wirklich Geld hat oder verdient. Was soll denn der arbeiten, wenn es nicht mal reicht, einen Radioaktivkoffer in den Baum zu hängen? Ja, es reicht ja ein Radio. Ja, aber so, ja. Was soll der machen? Irgendwo Betreuer oder was? Ich habe mal ein Mikro schon wieder dicht noch dran gehabt. Vielleicht ist er, dafür ist die Gurke dran. Oh, guck mal, das gibt's ja nicht. Ich wirke attraktiver ohne den Pulli. Soll ich den auch noch ausziehen, diesen? Nee, machen wir nicht. Wo sind wir jetzt? Profi-Stalking? Einfach wie nie. Was ist denn das? Das hast du reingebracht. Ja, da muss ich jetzt erstmal hinklicken. Ich saß gerade so gemütlich. Das ist diese App von den Jungs, die, ich glaube. Ich werde jetzt langsam müde hier. CGEO machen. Watch GeoFriends. Nee, ach so, Watch die machen. Das sind die. Das ist total scheiße. Wer braucht das denn? Aber man kann es. Also, das Programm heißt. Ja, genau. Die machen das Looking Watch for Cache. GeoFriends. Das sind die Jungs, die haben eine schöne Geocache-App gemacht. Und jetzt gibt es halt Watch GeoFriends, wo du feststellen kannst, wenn du mit dem befreundet bist oder einfach nur den Nickname eingeben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Entscheidende. Wenn du befreundet bist, wäre ja nicht schlimm. Nein, einfach nur den Nickname ein. Du kannst jeden stalken. Jörg, ich habe dich übrigens gestalkt. Nee. Du warst gar nicht letzte Woche cachen. War ich tatsächlich nicht. Stimmt. Und du warst auch nicht in Barcelona. Ja, doch. So, was haben wir noch? Wobei, du bist am Rande. Also Barcelona, Kurzbericht, cachen lohnt sich da nicht. Das bringt es echt auf den Punkt. Die Caches sind da richtig scheiße. Aber es ist eine schöne Stadt, oder? Nee. Doch. Also ja, ja. Also diese, Schöne Stadt, ja, würde ich unterschreiben. Aber wenn ich jetzt überlege, Rom würde ich gerne nochmal hin. Istanbul würde ich jederzeit wieder hin. Barcelona brauche ich nicht nochmal. Was hat die Stadt? Gar nichts. Also die ist hübsch, ja, nett, aber nee. Also ich würde ja einfach gerne nach Bremerhaven. Die Stadt hat alles. Da war ich ja mit Heike auch schon, da haben wir sehr schnell gemerkt, dass auch dort, sagen wir mal, sehr überschaubar ist, was man da sich angucken kann. Ja, aber vielleicht kann man sich einen kleinen Zwischenmahlzeit anschauen. Das kann man auch irgendwann mal tun. Da werden wir ja dann beim Hörertreff drüber uns unterhalten können. Voll cool mit Ton aus. Wo sind denn alle da? Wieso haben wir keinen Ton mehr? Ton. Doch, meine Geräte zeigen alle Ton an. Die sind schon wieder verwirrt. Leute, auch an eurem Gerät ist so ein kleiner Volumenschalter. Dann kann man den auch mal ein bisschen hochdrehen. Dann funktioniert das auch. Genau. Oh, das darf ich ja noch. Siehst du, hatte von Barcelona irgendwie mehr erwartet, vielleicht auch an die falsche Stelle. Nein, Bullenherde, wir sind da 45 Kilometer durch die Gegend gelaufen, da gibt es keine richtigen Stellen. Das ist einfach eine nette Stadt, aber mir nicht. Punkt. So, was kommt als nächstes? Du, ich würde gerne mal einen schönen Cache nennen. Da sind wir doch noch gar nicht bei den Caches. Ja, dann machen wir es am Ende. Ist die einzige Chance, am Ende nochmal so positiv wieder rauszugehen. Ich dachte, wir machen dieses Wankband am Ende. Ja, das ist auch positiv, das stimmt. Aber eins nochmal. Guck mal, was ich umhab. Och, hast du deiner Frau noch erzählt, dass Bremerhaven scheiße ist? Sie sagt, sie ist noch gespannt drauf. Mausi, da gibt es nur Fischbrötchen. Ja. Es riecht nach Fisch. Ja. Und also es wird an dem Tag nach Fisch und Geocacher riechen. Ja. Und Wasser. Ja, aber mehr ist auch nicht. Egal. Wir machen uns da einen schönen Tag. Wir machen uns ja schon mal beliebt jetzt. ich sag's mal so, Mausi, was glaubst du, warum wir nicht in Bremerhaven übernachten, sondern in Bremen? So, machen wir das mit den Gutmenschen, damit ich die Gurke zu Ende esse. Mit dem Gutmenschen? Wo ist das denn? Da steht bei mir Mystery-Datenbank, du lockst immer so viel. Da steht auch, ja, das ist was sehr Interessantes. Und das ist nämlich ein Thread in einem Forum des MyGully. Boards aufbekannt, der mittlerweile gelöscht ist. Guck mal. Ist nicht mehr da. Und da hat sich einer aufgeregt, hat einfach mal nachgefragt, wo ist denn jetzt diese bescheuerte Mystery-Datenbank? Er sucht auf Facebook und die ganzen Gutmenschen drücken die nicht raus, aber jeder hat die irgendwie und er möchte die jetzt auch mal irgendwie haben. Seht ihr? Ich werde auch schon anfragen. Wie, ich verkaufe dir das immer anders. Ja, Jörg, hast du die jetzt? Könnte ich die nutzen? Ich hab die ja. Ich gebe es jetzt mal zu, aber ich gebe die nie weiter. Du wirst es nicht glauben, ich habe letztens zwei Mysteries gemacht. Ah, ich habe unsere Hörer, da habe ich noch gar nicht erzählt. Ich war mit meiner Frau und Krümel im Hamburger Hafen. Ja. Und wir haben diese, wir locken nicht wie Gerti, diesen Webcam-Cache, sondern wir gehen auch tatsächlich hin. Und wie wir da so um die Ecke biegen, ich denke, das ist ja nicht wahr. Steht der Gründe, der keine Bücher schreibt und seine Frau, Freundin da und gucken uns ganz verdutzt an. Weißt du, musst ja weit laufen, um in diesen Webcam zu kommen. Und da stehen plötzlich zwei, ja, du, ich denke, was macht ihr denn hier? Seid ihr wegen dem Webcam-Cache hier? Nö, wir sind hier wegen dem Mystery. Tja, was macht man dann als Guter? Erstmal ein Gespräch verwechseln, so lange da waren, bis sie ihn gefunden haben und dann, ach du, wenn du jetzt hast, dann ich unterschreib da mal. Das ist mir jetzt zweimal passiert. Finde ich auch ganz nett. Nein, also ich habe sie tatsächlich, weil ich auch wissen wollte, was das eigentlich ist, wenn wir darüber berichten, möchte ich es auch mal gesehen haben. Und einer war so nett, sie mir zu geben. Aber ich habe die weder ernsthaft im Einsatz, noch will ich die im Einsatz kriegen, noch werde ich die weitergeben. Weil ich finde es immer noch, ich habe auch kein Problem damit, Koordinaten weiterzugeben. Ich finde immer die Größenordnung, in der es da gemacht wurde, immer noch nicht okay. Aber wenn ihr Koordinaten braucht, schreibt an Mandy. Mandy hat sie auch. Weißt du, was auch an dieser App so bescheuert ist? Die geht immer zu. Also Crypto-Crack, das nächste habe ich übrigens nicht ausgesucht. Da kann ich dir jetzt nicht wirklich viel sagen. Das ist was für dich. Ich habe das auch nicht weiter durchgeguckt, aber das schien zumal so ein Tool zu sein, das wirklich Rätselfreunden was bringen könnte. Und zwar Crypto-Crack. Guckt einfach bei Sarfuchs on Tour. Untersucht ihr nach zusammengeschrieben Crypto-Crack. Das hilft dann gleich wunderbar dabei, wenn man Mysteries angehen will. Ich als bekennender Mystery will ich nicht, brauche dieses Ding nicht, aber das ist zumindest mal ein Ansatz, der auch verständlich ist, was ja bei Mysteries immer das Schwierigste ist. Ich finde es ist übrigens eine gute Idee, diesen Podcast nicht nur zu hören, sondern auch auf die Links und auf die Blogs, die wir immer mal so zitieren, zu klicken oder die sich vielleicht in seinen Feedly reinzuschmeißen. Wenn man die alle so ein bisschen liest, dann passiert euch das zum Beispiel mit diesem Koffer im Baum nicht. Also da ist alles immer dabei. Schöne Berichte, wie man Caches legt, aber auch was so draußen stattfindet. Da hat man einen ganz guten Überblick über die ganze, was Geocaching so ausmacht. Das war ein beknackter Tipp, wenn das jetzt alle Hörer machen, warum sollen sie mehr hören? Eigenen Content haben wir doch nicht. Wir kopieren doch alles. Ach nee, das waren andere. Jörg, aber mit 35 Zentimeter ist es uns doch scheißegal. Die Gurke ist aber mal kürzer jetzt. Also, ich komme jetzt langsam zum Mandy platzt gleich. Ja. Groundspring macht Hexenverbrenner. Nachdem sie den schon gesperrt haben. Lieber Reviewer, wenn ihr Unterstützung wollt, ich würde zur Verfügung stehen. Ich hätte schon meinen Nickname. Liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwann einen Reviewer mit dem Namen Mandy findet, ratet mal, wer es sein könnte. So, weiter geht's. Wieso Arecibo Botschaftspulli? Arecibo? Was ist ein Arecibo? Ich staune ja, wie viele Leute meinen Pullover beschäftigen. Also siehst mal, die sagen mal, das ist hässlich. Ja, macht ja nichts. Aber damit bin ich im Gespräch. Mit Miss Mappe ist auch immer so gebildet. Ich weiß das auch nicht. Ich muss das mal eben googeln. Also mir bringt das... Hat sich schon ein Link. Bei mir bringt das auf jeden Fall Quote. Und Quote ist doch, dachte ich, immer das alles Entscheidende. Also, wenn ihr Jörgs Pullover schon gut findet, dann solltet ihr mal meine Unterwäsche sehen, sage ich dazu noch. Ja, die Tigerunterwäsche, ne? Vorne gelb, hinten braun, oder? Das ist ein Radioteleskop. Mein Pulli sieht aus wie Radio. Das sind die Glocken, die so aussehen da oben, aber das hat mit meinem Pulli nichts zu tun. Guck mal, wenn du sie so an der Seite anguckst, hat die ja doch echt Form. Ne? Wenn du sie da auf dem Video bei YouTube anguckst, hat die überhaupt nichts. Also ganz ehrlich, wenn ich so von der Seite auf Mandy gucke, dann würde ich sagen, hier im Keller ist kalt. Ja, so kann man es auch formulieren. Wir zeigen sie gerade mal auf der Seite, glaube ich. So, ja, für Feuerweite, der kann schon gar nicht mehr tippen, der die haben jetzt gerade woanders. So, jetzt bin ich schon wieder bei auf Wikipedia. Der benutzt das Wankband. Das Wankband, da ist es genau das Richtige. Wir wollen euch ein neues Gadget empfehlen. Und zwar, wer hat es schon wieder? Der liebe Tracer hat es schon. Ich halte es mal eben kurz rein in das Bild. Schlecht sehen. Das ist das Wankband. Das Wankband. So, Jetzt muss ich es mir erstmal umbinden, du kannst das dazu sagen. Und ja, wer das, ja, das ist von was? Von Pornhub ist das das erste Gadget, das jetzt kommen soll. Und damit kann man Akkus durch Masturbieren laden. Da stand aber nie so genau, wie oft da jetzt hin und her geschüttelt werden muss, bis das Handy voll ist. Ja. Also jetzt mit dem Akku, nicht das Handy. Es kommt auf die Länge an. Also bei mir ist da nicht, brauche ich nicht viel. Das ist einfach einmal hoch, einmal runter. Ist mein iPhone 7 geladen. Also es gab ja so ein, es gibt es ja schon, das ist dieses Fuck for Forest, also da drehen Leute irgendwelche Pornos und spenden das Geld für gemeinnützige, für den Wald praktisch. Und jetzt gibt es halt vom Pornhub, die Seite sagt mir absolut nichts, ich kenne das nicht, ich gucke auch mehr Arte, als mich im Internet rumzutreiben, das Wankband. Nutze deine Zeit, um deinen Akku zu laden. Also wir müssen mal eben was erlegen. Erlegen, hast du gesagt? Ja, für Gedanken übrig zum Zwischenmahl. Das sagen unsere bayerischen Freunde. Jetzt lass die nicht die Hose. Das ist ja frisch verliebt, da ist die Liebe und die Libido, die dreht völlig leer, weißt du? Und die sind seit einer halben Stunde nur fasziniert von mir. Jörg, stopp! Mandy einmal zeigen. Lass die Hose an. Nein. Also. Mandy? Erste saugende Öffnung. Ja. Also für die jetzt Konservehörer. Feuerweize, Kokain, jetzt kommt dein Einsatz. Für die Konservehörer müsst ihr euch auf YouTube angucken, anders kann ich euch das nicht. So, ach du packen wir mal aus hier, zieh mal blank. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die Beine nach vorne. So. Das ist ja noch, hier ist ja noch so. Der Sicher... Ja. Ja, das ist ja... Also Sicherheit. Zieht sie komplett aus. So. Hier ist noch, da ist noch der Verschluss drauf. Hier auch. Damit unsere Bayern nicht beruhigt sind. Die überlegen die ganze Zeit, ob ich schon benutzt bin. Das ist der Nippel zum Aufblasen. Weißt du, warum die überlegen, ob die benutzt ist? Zwischen mal als erkennt das Ding. Das ist seine, der zurückgegeben. Ja. So, normal steht die. Das hätte mir jetzt nichts genutzt. Also man sieht auch von der Seite her, hat durchaus Figur. Und jetzt tun wir sie weg, sonst können die beiden Bayern gar nicht in Ruhe zuhören. Zack. So. Und jetzt ist er ruhig. Sonst schaltet YouTube uns ab. Jetzt können wir dieses hübsche Kissen hier hinlegen. Jörg, ich... diese Pasche aussah. Kannst du mal weitermachen? Ich muss gerade mein Handy aufladen. Füllen, ja. So, dann habe ich wieder... Also ich frage mich ehrlich mal, wo JR diese Leichen auftreibt. Ne? Da geht auch was an. Wie, hat JR die Mandy geschickt oder was? Nee, JR hat mir berichtet von GC Plus Home. Das neue Bewertungssystem GC Plus Deutschland. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ich finde es schon mal toll, dass Deutschland auch in den Deutschlandflaggen, das ist Patriotismus, so muss Deutschland auch immer geschrieben werden. Ja. Und das ist übrigens auch mit gebastelt auf einer Website, die mit dem Homepage-Baukasten.de erstellt wurde. Also ihr findet das auf gc-plus-deutschland.de und ja, guckt euch mal an, ist irgendwie süß, uralt, hat keine Sau hier benutzt, aber immerhin hat es mal einer gebaut, vermutlich Dr. Kuhle, wie der heißt. Das ist übrigens 2008 bereits entwickelt worden. Ja, Dr. Cool. Versuch Nummer 1. Alle Caches, die von uns im HNer Unterland, wo ist das denn? HNer Unterland? Was ist da noch im Stern? Ich sag mal, ich werde das Ding, also weiß ich machen werde, ich werde tatsächlich Mandy mit nach Bremerhaven nehmen, aufblasen und dann kann Gedankenlyrik ja auf Augenhöhe mit Mandy um die Gegend laufen und sich genau angucken, was in welchen Löchern ist. Ich weiß das nicht. Und eine Pumpe ist zumindest nicht drin. So. Siehste, LPZ schreibt es genau richtig. Das nehme ich lieber die Audioversion. So ist auch richtig. Man muss sich das immer nicht anschauen. Jetzt haben wir übrigens den Stern mit der Maus. Ja, der ist auch viel sympathischer. Das ist, ne? Krümelfreundlicher. Ja, und dafür wollen wir mal was bieten. Also noch schlechter ist die Wurst, sonst hat es gut geklappt. So. Wir haben aber, jetzt kommen wir langsam tatsächlich zu Ende. Schlado mit Eventstatistik pro Tag. Das war sehr interessant. Auf schlado.de, die Website kann ich nur jedem empfehlen, der mal ein Event oder ein Nachtcache in seiner Umgebung sucht. Da sieht man nämlich unten Events pro Tag, wenn du das jetzt nach unten scrollst. Da kann man sich also Karten für Events, Nachtcaches etc. anzeigen lassen. Cool. Und erstaunlicherweise gab es, man soll ja nicht sagen, die Auswertung zeigt für Deutschland eine gewisse Häufung an Souvenirtagen. Ja. Komisch. Überraschend. Komisch. Die Cacher noch so cool und treffen sich nur, weil das so witzig und so toll ist. Überall, auch mitten in der Nacht, weil alles toll ist. Mit Souvenirtagen. Nee, ich bin auch nur wegen den Gesprächen da. Ja. Das ist keine Frage. Ja. Das hast du da rein. Ja, das habe ich. Wir jetzt auch so an die gewissen fauchenden Geschichten, die immer so. Hast du den Podcast? Hast du vor kurzem mal einen geologischen Podcast gehört, wo es fauchend zur Sache geht? Oh mein Gott, jede Formulierung so nach dem Motto: Ich weiß ja Sachen, die andere nicht wissen, aber so richtig sage ich das nicht. Oh Gott, ey, ich habe gedacht, ich krieg das Kotzen. Also ernsthaft, was wenn er mit Jeremy im Bett schlafen will? Das ist so. Ja. Dann alles fehlt. Das müsste wichtig ist. Also, wir sagen es einfach so, Groundspeak, macht einen auf Facebook, ihr werdet in der nächsten Zeit feststellen, was das für Auswirkungen haben könnte. Theoretisch sollte es jetzt schon diese Woche starten, deswegen sind verschiedene Veränderungen an der Groundspeak Homepage schon vollzogen worden. Unter anderem ist ja jetzt euer Logfoto nicht mehr eckig, sondern rund. Ich habe mich voll erschrocken, als ich mich du musst öfters mal auf die Seite gehen, ich dachte, was ist denn jetzt los? Es gibt immer noch kein Nano-Icon. Das ist die größte Schwierigkeit für Groundspeak wahrscheinlich, dieses Nano-Icon hinzukriegen. Ja. Aber diese neue Homepage, diese Gestaltung, wenn man diese ganzen Klickprozesse durcheinander bringt, für mich war immer klar, oben auf meinen Namen klicken, ja. Bumm, öffnet sich alles. Ist jetzt nicht unbedingt so. Ich habe auch die neue Suche, oder JR hat da ja so viel geschrieben auf Twitter, alles schlimm. Ich habe nach 3 Tagen gedacht, aber auch wirklich nur aus Verzweiflung, ja, okay, jetzt guckst du dir mal an. Ich benutze wirklich den ganzen Scheiß nicht. Ich brauche nur die API. Den Rest kannst du von mir wegschmeißen von Groundspeak. Aber kann ich nachvollziehen, dass da einige, ja. Also wahrscheinlich hängst du ein bisschen auch mit diesem neuen Google-Algorithmus, aber obwohl die haben ja keine, na doch, die haben Werbung drauf, mit dem Google-Rhythmus, auf das es jetzt besser anpassen muss. Also für mich auf dem Pad ist es eine einzige Katastrophe. Wahrscheinlich muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Ja. Und ja, vor allem dieses runde Bild macht mich natürlich total fertig. Das ist komisch, ja, keine Frage. So. Okay, Messenger, was sagt das? Wenn musst du das wissen? Nö, das würde ich jetzt mal, das freut dich einfach auf die nächsten Tage. Achso, lassen wir erstmal weg. Ja. Wir wissen auch mal was, so. Oh, mach nochmal. Okay. Wow. Auch so, guck mal, ich sage, das Schöne habe ich diesmal auch ernsthaft gemerkt, ich habe diesmal ein bisschen sortiert, dass wir auch so ein bisschen diese Reihenfolge mal drin haben. Ja, ich habe gemerkt, dass ich die Druckfunktion nicht finden konnte. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Jetzt brauche ich wieder, das ist jetzt wieder die Lok-Nummer. GLGX5EBA, also GLGX5EBA, das ist ein Lok vom Phantom 288. Das fand ich irgendwie schön. Hast du es hier gesehen? Ja. Wie er anfing oben, TTF mit Tuff Tuff und Tom Driver, Lok folgt. Und dann hat er so 300 Leerzeichen gemacht und dann den Rest des Loks hintergeschrieben. Und das Lok, ich will das jetzt nicht im Großen vorlesen, das ist echt lesenswert. Also das ist so, glaube ich, da freut sich jeder Owner, wenn er so einen Log bekommt. Guckt euch das mal an. Leider fühle ich mich nicht mehr in der Lage, solche Logs zu schreiben. Nee, so einen, glaube ich, hätte ich noch nie schreiben können. Das hat er wirklich schön gemacht. Also das war echt, echt gut. So, das Geheimnis bei Groundspeak haben wir angedeutet, dass wir sind ja auch, also wir müssen jetzt auch mal so tun, als wenn wir irgendwas wissen. Eigentlich wissen wir immer nichts, wir tun immer nur so. Man muss es einfach mal klar bewerten. Wir sind die Leute, die einfach so tun, als wüssten sie es und dann bringen wir es raus als unsere Idee. Es gibt Quantum-Prost-Shirts. Oh Gott. Lese ich grad im, das ist genau das, was ich meine. Ihr macht bei Quantum-Prost-Shirts? Ja. Ich sag, du kommst aber heute auf ein Event, erstmal. Was ich ja gut finde, viele schmeißen dich ja mit diesen Holzcoins mittlerweile voll. Ob die kennst du oder nicht, kriegst du erstmal ein Holzcoin. Ja, und dann kriegst du auf Facebook immer diese ganzen Dinger. Ich habe jetzt eine Holzcoin. Nee, auf Facebook diese Post. Ich habe jetzt eine Holzcoin, da steht nichts drauf. Wie kann ich die locken? Gar nicht. Kannst du in deinen Kamin schmeißen, das Pellet dafür und verbrennen. Das wunderbares Ansteckholz, ernsthaft. Das brennt wirklich gut, lange und das kannst du schön unter das normale Holz schieben. Ansonsten, dann als nächstes kriegst du dann irgendwelche Plastik-Nachgemachten, diese Geotoken, ja, weil es für die Coin nicht gereicht hat. Dann kommt die nächste Garde, da kriegst du dann Coins in der Hand, die du auch nicht haben willst. Wenn du da durch bist, das ist ein bisschen wie früher die C-Bit, so kannst du mit Plastiktüte durchlaufen und am Ende ist sie voll. Ein Kugelschreiber gibt's auch noch. Genau, also und dann alles mit irgendwie Teamnamen, DB-Nummern, ich weiß gar nicht was alles. Aber das ist, ich finde aber, ich meine, wo seid ihr denn bitte mit eurem Shirt? Das einzig wahre Shirt habe ich auf unserem Blog gepostet. Das ist mit Klett, wo man die Nummern austauschen kann. Und von unserer tollen Podcast-Sendung, von unserer tollen Qualitätspresse-Sendung gibt es natürlich Kondome mit Aufdruck. Ja, weil wir wollen kein Shirt da. Dann komm lieber ohne Shirt. Rockdanken-Lyrik haben wir viel mehr von. Hilft gegen Herzinfarkt, wie wir gelesen haben am Anfang des Podcasts. Ja, 30 Sekunden sollst du doch auf Brüste starren. Oder die 10 Minuten? Die 30 Sekunden war das, glaube ich. Aber ist es auch, wenn man so runterguckt? Ja, stimmt. Das ist immer, ist der Kopf vor, ne? Ja, muss man gucken. Hochstuhl, müssen wir einen Hochstuhl mitbringen. Ich fahre mal wieder cachen. Ich würde gerne mal ein paar Caches dir empfehlen. Und zwar war ich. Warte ganz kurz, ein paar? Ja, also genau drei. Warte, hole ich mir vorher. Das ist gut, dann kann zwei, ich. Zwei stehen nämlich nicht drin, weil ich erst vor kurzem da war. Ach so, ich wollte gerade. Ach so, sagen. Hast du eigentlich das eine Foto? Ich habe letztens einen Cache gefunden, der hatte ein paar Favoritenpunkte, den habe ich mir da genommen. Da liegt ein Mikrofon in der Leitplanke. In der was? Da liegt ein Mikrofon in der Leitplanke. Hatte ich glaube, auf Twitter das Foto. Ja, die habe ich ja schon öfter gehabt. Ja, das passt ja voll zu uns, oder? Ich dachte, das ist vielleicht für mich gelesen. Es gibt ja jetzt auch einen Cache für mich, der nennt sich Tracer-Döschen. Ich werde es auf jeden Fall kontrollieren, ob da mein Name eingetragen wurde und wehe nicht. So, ich war in der Gegend um Hannover letztes Wochenende. Kannst du auch nichts finden. Und habe mir, ja, ich bin da eigentlich bin ich da nur durchgefahren. Ich wollte woanders hin, ich wollte nach Hameln. Und habe mir da fährt man an zwei hochbewerteten Cache dieser Schatzhüterin-Serie vorbei. Und zwar einmal AC/DC und einmal Herman Jones. Ich versuche gerade, während ich hier rede, den einen wenigstens zu öffnen. Und das war schon großes Kino. Also was soll ich zu Herman Jones sagen? Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie man dieses umgesetzt hat. Ist zwar nur ein Mikro, aber der Öffnungsmechanismus oder generell die Cache-Hülle, die ist so genial, wenn du nicht weißt, dass Geocaching existiert, das ist zum Beispiel ein gut getarnter Cache, wirst du nie darauf kommen, dass da ein Cache ist. Herman Jones sollst du dir auf jeden Fall, ist doch schon wieder ewig hier das auf der Config sein. Ja, das wird das nicht für mich. Ist. Doch, das ist was für dich. Da musst du doch nicht rätseln, nicht gar nichts machen, musst du einfach nur hingehen und denken, okay, Titel, gibt auch einen Hint für, ist klar. Also auch gut gemacht. Ich will nicht zu viel spoilern, weil der ist gut. Bei dem anderen kann ich spoilern, weil den schon viele mal gesehen haben. Kennst du so ein Elektrokasten, der am Straßenrand steht? Hast du ja hoffentlich schon mal gesehen. Den macht man häufig auf und dann spielt da drinnen irgendeine Musik ab und so weiter. Da brauchte man eine 9-Volt-Batterie dafür. Die hatte ich natürlich nicht dabei. Du wirst nicht glauben, was im Cache lag. Tatsächlich eine Batterie? Vier Batterien. Oh. Wo ich war. Und als ich die Batterien da ein, das war das Beste. Die beste Mucke, die ich je an einem Cache gehört habe. Der Cache heißt übrigens AC/DC, was eine doppeldeutige Namensschöpfung ist. Das war gut. Also da habe ich mal wirklich mit, sonst schneide ich da immer meinen Namen rein in das Logbuch und bin schnell wieder weg. Ja. Und da habe ich mir mal richtig Zeit gelassen. Das hat mir richtig gut gefallen. Die kann ich beide empfehlen. Gehören zu einer hochgelobten professionellen Geotour des Geogeheimnistrügers und nennt sich Schatzhüterin AC/DC. Der GC-Code ist GC4WY14 und in 1 Kilometer Entfernung ist auch der andere, nämlich der Herman Jones. Und dann habe ich noch einen Cache, den ich. Wie heißt dein neuer Cache? Tracer-Höschen? Tracer-Höschen, genau. Tracer-Höschen ist ausgelegt worden, wurde dann aber relativ schnell mit einem NA belegt, weil da fand einer, das ist nicht zumutbar und ich finde immer, die sollen sich nicht so anstellen. So, und dann war ich natürlich bei einem Cache, der wiederum nichts für dich ist. Der ist von Team NFTB und HH Crusher. Nennt sich GC567WK, liegt in Hamburger Norden und nennt sich Nalogo. Dieser Cache ist ein Gemeinschaftsprojekt von Auszubildenden und Meistern aus dem Bereich der Zerspannung und der Elektrotechnik entstanden. So, das ist schon alles. Das praktisch zeigt das Bild auch schon, was es um den Cache geht. Der ist nur beschränkt zugänglich, nämlich nur in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 17 bis 21 Uhr. und von Samstag bis Sonntag. Und da musst du ein bisschen rätseln, bis du die Klappe aufkriegst. Okay. Ich fand es auch ein bisschen, sagen wir mal so, der Wind hat eiskalt geblasen. Ich fand es so nervig. Aber das wird Mandy geblasen. Mandy bläst hoffentlich nicht eiskalt. Krümel fand es auch nervig. Ich habe letztendlich einen angerufen, um das Ding zu öffnen. Aber der Cash ist es wirklich wert. Das ist eine schöne, saubere, verarbeitete Sache. So kann man sich vielleicht so ein bisschen, Rätsel musst du, wie der sich öffnet. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Vielleicht war es auch zu kalt. Ich kenne auch diese anderen, diese komischen Büchsen und so zum, was das alles. Nee, da muss, also Elektrotechnik musst du einfach denken. Ich kann jetzt auch nicht wirklich viel sagen, also löst du irgendwas aus. Das waren meine Geocache-Highlights des letzten Monats. Ich muss mal eben sagen, weil die Frage gerade im Chat war, das ist Marmorkuchen, selbst gemacht heute von mir. Ihr wisst ja, Marmorstein und Eisen bricht. Nur eine unsere Mandy nicht. Welchen habe ich denn hier gemacht? Oh, der ist auch komisch rübergekommen hier. Einen habe ich nämlich auch. Da steht er. Jörg, weißt du, das Problem an dir ist, du musst auch mal zu den Caches hinfahren. Nicht nur einfach vom Sofa locken. Ich lasse mich immer eintragen, das reicht. Jetzt geht dieser Groundspeak-Zugriff wieder. Oh, jetzt bin ich da nicht angemeldet. Ach, leck mich. Der heißt GC3DFHT. Und der heißt, ich bin gut zu vögeln. Jürgen, okay, das wissen wir, Jürgen. Wie heißt der Cache? Ja. Wie heißt der Cache? Hab ich gerade bei den Jungs von der Mosel und nenne ich fast einfach Koblenz gehört. Das fand er nicht gut, dass ein Cache so benannt war. Was? Ich bin gut zu vögeln. Wie heißt die Doppelgriff fand er ja nicht witzig, die Doppeldeutigkeit. Ja, okay, aber wie heißt denn jetzt der Cache? Ja, immer noch. Nein, aber was ist denn das für eine? Ist es da unten? Ja, gut, da unten ist schwarze Gegend, da ist man ein bisschen verklemmt. Ist das da ist er. Nehmen wir einer von beiden, nur der es bemängelte. Der ist wirklich gut. Also den fand ich richtig, richtig schön umgesetzt. Der ist übrigens von Banjo Haha. Ja, und der ist so offensichtlich. Oder Banjo. Ich mag solche frechen Caches, die eigentlich völlig offen in der Gegend rumhängen. Und trotzdem erkennen Muggeln sie nicht. Und genau so einer ist das. Und deswegen mag ich den. Und jetzt guck dir das mal an. Jungfräulich, nackig haben wir tatsächlich, ich hätte es nicht geglaubt heute. Ich dachte, du hättest da noch einen zweiten Cache drin. Alles geschafft, nee. Bei mir steht noch irgendwie Ortsblick drin. Der ist von mir? Ja. Jetzt hast du natürlich die Themen weggenommen. Nein. Klein und fein. Den hab ich. Ja, ich hätte ihn nicht. Ortsblick bei Darmstadt. Ach so, stimmt, den hatte ich. Ja, sorry. Ja, du Pappnase. Dann, lass ihn mal offen, machen wir ein bisschen größer. Sorry. Das größer ist geht nicht. Wie heißt denn der Owner dieses schönen Caches? Kannst du das nicht lesen? Nee. Fire Rabbit. Jo, und der GC-Code ist, nochmal hochscrollen bitte, GC1YJ09. Genau. Ich kleiner Doofi. Ihr merkt, ich bin wieder durch die Welt gefahren. Und Ortsblick ist eine, also von Fire Rabbit gibt es da verschiedene Geocaches in dieser Gegend gelegt. Die sind alle, ich sag mal, schön gebastelt, nicht übertrieben und es macht auf jeden Fall Spaß, sie alle mal in der Hand zu halten. Erwartet jetzt nichts Großes, nichts Elektrisches, aber sie sind einfach gut, so wie man sich einen Geocache auch vorstellt. Ohne Elektro, das geht da gar nicht. Doch, ohne Elektro geht das. Das war das Foto, was ich dir mal gezeigt habe, wo ich gesagt habe, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber ohne Elektro, weißt du, heute muss alles Elektro. Mandy ist doch auch nicht elektrisch. Ja, doch nicht. Den Kompressor gleich anschließen. Lass uns das mal schnell patentieren. Lass uns das aufschreiben. Ja. Elektrische Mandy. Weißt du, dass du klemmst dir das Teil hier so vor. Guck mal hier rüber. Ja, ganz ehrlich, warst du schon mal in so einem Laden? Was? Warst du schon mal in so einem Laden? Ich habe so einen Laden selber. Ich bin da täglich. Nee, ernsthaft? Offensichtlich nicht. Weil das dich das Elekt. Wir waren das jetzt bestimmt 20 Jahre her, dass ich mal auf St. Pauli in so einem Laden war. Der studierte einer und ging weg. Und wollten ihm so eine Puppe zum Abschied schenken. Ja. Und sind da rein und wollten uns beraten lassen. Und du hast damals schon für 399 D-Mark ich weiß gar nicht, wie du den bezeichnen willst, dieses Ding. 27 Motoren. Wow. Und dort war alles beweglich. Glaub mir, das Ding war wie im Prinzip wie eine Schaufensterpuppe mit weicher Haut und beweglich. 399 D-Mark wohlgemerkt und 220 Volt Stecker dran. Also glaub mir. Meine Idee war ja jetzt, ich mach's nochmal für unsere Zuhörer, also man steht dann jetzt hier so, Dann kommt jetzt praktisch hier Mandy so hin. Und jetzt muss man nichts weiter machen, als den Motor anzumachen. Und dann dreht sich Mandy. Was soll das für einen Sinn machen? Ja, dann. Achso. Da standst du jetzt aber sehr lange auf der Leitung. Das ist halt veraltet. Ja. So. So, der Dr. Light schreibt, das findet alles im Darm statt. Dann, ja. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wie viel Zeit haben wir denn gebraucht? Ich fasziniert. Also mit Vorspann, der vor dem Live-Teil läuft, 2:17 jetzt. Ja, wir wollten ja nicht wieder auf 3 Stunden machen, sondern wir wollten einfach mal ein bisschen. Eigentlich haben wir gesagt, ist doch scheißegal, wie lange es dauert. Aber macht die zweite Themenliste auch noch. 2 Stunden ist schon ein guter Ansatz, finde ich. Wir haben es ja jetzt auch hochgepusht auf 11 Zuschauer, 11 Live-Zuschauer. Ja. Von daher. Alles durch. Jetzt haben wir doch wieder viel, oder ich habe wieder viel gemeckert, aber im Moment geht mir das echt alles auch ein bisschen auf den Sack. Mir geht das immer alles jetzt im Moment so einen Schritt zu weit. Und auch bei diesen Blogs und auch bei den Podcasts habe ich echt das Gefühl, dass da ernsthaft so eine Art Konkurrenz stattfindet. Die reden zwar alle nett miteinander, aber in Wirklichkeit, wie gesagt, da überschneidet sich dann auch komischerweise manchmal sehr vieles und. Dafür hast du mich ja, der so ein bisschen ausgleichend wirkt. Ja. Das ist ja praktisch der Harte und der Zarte. Ich finde, wir lassen die jetzt einfach alle ziehen und äußern uns am besten auch gar nicht mehr zu. Und von mir sollen sie alle Hörer kriegen. Das müssen die Hörer eh entscheiden, wen sie mögen oder wen sie nicht. Ich finde immer, Podcast hören ist Geschmack. Und Geschmack kann man nicht drüber streiten. Dem einen gefällt das, dem anderen nicht. Soll doch jeder machen, wie er meint. Also ich habe heute ja gesagt, ich habe dann 2 Podcasts reingehört. Auch bei dem 2. musste ich schon so grinsen, weil du merkst, dass ich schon ganz bewusst auch ignoriert wurde erst und dann fiel das aber auf, dann wurde so leise gezischelt und dann, ich fand das so, wo ich so dachte, mein Gott, ey, hör doch mal zu, ich höre da einfach nur rein. Du warst mit richtigem Nick drin? Ja, ja. Ich bin immer mit richtigem Nick überall rein. Ach so, ja, das ist dein Problem. Ich bin ja immer mit Fake Nick unterwegs. Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, machst du das vielleicht als Fake, um da jetzt nicht zu provozieren? Aber mein Gott, was soll denn das? Ich will da einmal reinhören, ich habe da nichts geschrieben. Also, es ist alles so, das hat so alles so ein Niveau von, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich mache mir das ganz einfach. Ich halte mich da jetzt raus, ich höre ja kaum noch einen, einfach um auch nicht in Versuchung zu kommen, da irgendwo mich drauf einzulassen. Das ist das Einfachste. Das Wichtigste ist einfach, sein Ding zu machen. Und wir können auch gerne die anderen Podcasts nochmal loben. Holt euch die Hörer, hört es zu. Ist immer ein bisschen was anderes. Wir sind ein bisschen anders. Übrigens bin ich immer mit dem Nickname Nandy in dem Chat. Also ich sehe jetzt gerade da, Bullderne schreibt so, was wir alles mitnehmen müssen. Die Mandy, das ist okay. Den Pulli, den nehme ich ja sowieso mit. Die Bananenschale, die läuft schon alleine. Die angeleckte Dose Red Bull, die sagt mir jetzt nichts. Dresers Döschen, dann haben wir eh da blaue Mützchen, die haben wir im Keller hier liegen. Ja, den hässlichen Teller, den kriegst du nicht. Also der Teller ist für mich heilig. Hat gerade echt mal neues Geschirr gekauft. Ich habe drauf bestanden, tiefen Teller, das bleiben meine, die will ich behalten. Der Affe ist jetzt übrigens bei Krümel. Der Affe steht leider oben draußen und wird demnächst in Sperrmüll gehen. Ich weiß gar nicht, was die alles mitnehmen wollen. Wo wollt ihr das alles hinnehmen? Das frage ich mir auch. Willst du den Affen haben, kannst du mitnehmen für Krümel. Nee, der war... läuft der Streit weg, wenn sie den... Der war so klebrig. Nee, aber der ist 25 Jahre alt. Der Affe hatte keinen Sicherheitsverschluss mehr drauf, deswegen nehme ich den nicht mit. So. Achso, die packen ihr Köfferchen schon für jetzt sehe ich das. Weißt du, wir sind heute so langweilig, jetzt spielt der Chat schon miteinander. Ich packe meinen Koffer, ja. Also das ist auch nicht. Feuerweizer hat auch ewig nichts mehr geschrieben, seitdem wir Mandy ausgezogen haben. Also ich staune, wie voll der Chat noch ist. Und also ich muss am Rande erwähnen, der ist auch noch jetzt voller, als ich ihn heute Mittag woanders sehen durfte. Ja, wenn du im falschen Chat bist. Irgendwo müssen wir auch mal vorne sein. Wenn du auf den falschen Link klickst. Ich habe auf den richtigen Link geklickt, der Link war falsch gesetzt. Also ich habe da nichts verkehrt gemacht. Na, vielleicht ist der Link auch, haben sie gemerkt, dass du darauf kommst. Und haben mich extra da abgeleitet. Das kann natürlich auch sein. In den Raum gesetzt. Schwenkt den Spinner mal rüber in den anderen Chat, dann werft er uns auch nicht. Setzt den Spinner mal in den Behindertenbus, der Rest findet ihr statt. Das, so wird es immer gemacht. Das war. Wollen wir uns eigentlich verabschieden und noch was für die Konservenhörer bieten? Oder wollen wir noch mit dem Chat? Ja, ich gucke mal, jetzt sitzt schon mal Mandys Stöpsel. Ich denke auch mal, die spielen jetzt genug miteinander. Wir dürfen auch nicht so viel sexistische Dinge mehr bringen. Unser Chat wird mir zu unruhig, zu hibbelig und im Endeffekt fällt es dann immer auf uns ran. Bei uns nimmt man einfach nicht mehr ernst. Und das Einzige, was wir wirklich wollen, ist ernst genommen zu werden. Du hast das sowieso falsch formuliert. So geht das hier nämlich nicht. Ernst. Man hat uns nie ernst genommen. Als Abschied kann ich nochmal einmal... Komm ins Bild, du musst tanzen im Bild, Jörg. Das war jetzt unprofessionell. Ja, du musst im Bild tanzen. Aber also durchlaufen. So, jetzt sind sie alle nochmal wach geworden. Achso, wir müssen noch was zur nächsten Folge. Wissen wir auch noch nicht ganz genau. Wir wollen ja auch mal wieder eine Außenfolge machen. Ich finde es eigentlich immer witzig, auch mit ein bisschen Atmo dabei. Muss ich auch mehr ehrlich gestehen. Weißt du, was ich nur mal gerne hätte? Ich hätte gerne nur mal einen Gast. Ja, können wir auch mal wieder machen, stimmt. Vielleicht kriegen wir das sogar beim nächsten Mal hin. Nee, beim nächsten Mal schlechter. Also, nächste Mal mit Glück. Grobe Planung. April? Sonntagmorgen nach dem Dosenfischer-Event. Aber das noch nicht gepublished ist. Das noch nicht gepublished ist und wo wir auch nicht aufs Vor-Event dürfen. Für mich ist es echt fast ein Wunder, nicht ja, das, fahren. Also nicht, dass ich da nicht aufs Vor-Event darf, aber dass es überhaupt ein Vor-Event gibt. Ich mag diese Zwei-Klassen-Scheiße nicht. Also das hat mich schon bei der Nordseetaufe ein bisschen gestört, wobei dafür gar keiner da vor Ort was konnte. Aber dadurch, dass es zwei Schiffe irgendwann gab, ergab sich das von allein und ich fand das nicht angenehm. Also auf welchem Schiff warst du denn? Upper-Class, ja, genau, das ist es. Mir gab es echt dann irgendwann so, ja, auf dem Schiff musst du sein, wenn du innen sein willst, so nach dem Motto, was ich völlig scheiße fand. Ich finde es auch nicht glücklich, also, vor dem eigentlichen Abschiedsevent der Dosenfischer noch so ein Vor-Event zu machen. Kann man machen, also ich das muss ich ja nicht verantworten, um Gottes Willen, aber ich... Also wenn ich innen sein will, dann ziehe ich mir eine pinke Unterhöschen-Buchs an, dann bin ich innen, weißt du? Das ist einfach so. Das wird aber kein Live-Event, Live-Podcast sein, das musst du vielleicht schon mal so sagen. Vielleicht schon. Wenn wir da Empfang haben, warum denn nicht? Ja, wir sind im Osten. Ich weiß nicht, DSL? Das Hotel ist aber... DSL oder noch mit Tritt an einer Kurbel, da haben wir vielleicht ISDN. Oh, ich glaube nicht. Also das Hotel ist nicht gerade günstig. Ich glaube, dass die schon gut ausgestattet sind. Aber müssen wir mal gucken. Wenn es nicht live geht, geht es nicht live. Dann haben die Leute halt Pech gehabt. Vielleicht machen wir auch zwei Varianten, keine Ahnung. Aber das schaffen wir zeitlich ja nicht. Du musst ja irgendwie arbeiten, das ist das Nervige. Ja, du musst ja nicht arbeiten, das ist das Gute. Ja, also wahrscheinlich werden wir dann am, wie viel ist denn das, weißt du das so? Also auf jeden Fall nach dem Dosenfischer-Event, den Sonntagmorgen, haben wir mal so lose angepeilt. Sag noch was, schöne Zeit. Nee, dazu muss man mal, Bullenherde schreibt das gerade schön hier, die Übergabe des Staffelstabes in Schwerin live und in Farbe. Nee, also ich glaube, inhaltlich werden wir nicht die Nachfolger der Dosenfischer werden. Ich glaube, das passt wirklich nicht. Die beiden Formate sind so unterschiedlich. Das wird der 26. sein. Das ist in 4 Wochen. Ist noch Ostern dazwischen. Muss man ja, sagen. Achso, da steht ja auch 26.04. genau. Ja, da versuchen wir mal sehen. LTE flächendeckend ist nett, aber über LTE kannst du nicht mal eben streamen. Das ist schwierig. Da kriegst du dann immer so eine Mail, sie haben hier Datenvolumen aufgebraucht. Also auf jeden Fall ist das der Plan, dass wir das nächste Mal nach dem Dosenfischer-Event vielleicht morgens gleich senden und mal berichten, wie es uns gefallen hat und was passiert ist und wie es war und so. Oh Gott, ich merke gerade, es ist ja bald das Event in Sanden, wo man mich sieht. Und dann ist ja schon bald Mega am Meer. Ja, stimmt. Das ist nicht mehr so lange hin. Das ist alles in einem Monat. Ja, für mich ist zwischendurch nochmal da, ich fahre ja hoch zum Grill-Event da an der Firma. So Heinblöd. Kann man nur empfehlen. Ja, dir auch ein schönes Wochenende zwischen Mahlzeit, der geht schon. Ja. Solange ihr nicht anfangt zu singen. Das habe ich in dem ersten Test dort. Ach so, die Dein Mutter-Tour ist ja auch noch, aber das können wir ja nicht sagen. Die ist ja nicht, also. Ja gut, aber das ist jetzt auch für die Eingeweihten. Hörer hier langsam. Also, nächster Versuch wird sein nach dem Dosenfischer-Event, Sonntagmorgens, denke ich mal. Ja, wenn wir da noch reden sind. Ob man dann Gast hat, keine Ahnung. Vielleicht treffen wir einen auf dem Event, wo wir sagen, hey Mensch, was du da erzählst, interessant, komm mal morgen mit. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Können wir kurzfristig entscheiden. Vielleicht kippen wir uns auch einfach so ein hinter die Binde. Dann wird es ein richtig geiles Ding. So, wir verabschieden uns jetzt hier einfach mal. Punika hat auch schon den Raum verlassen. Ne? Genau. Miss Marple ist auch ein Zanten. Ja, Krümel auch. Ja, dann? Ich nicht. Sollten wir uns da treffen? Lohnt sich nicht. Ich bin nicht da. Also kommt uns am Checkpoint besuchen? Was wollte ich denn am Checkpoint? Jetzt als erstes beenden wir mal YouTube. Genau. Da winken wir noch mal. Was? Muss ich auch noch rein? Ja. Warte, wir müssen eigentlich Mandy noch holen. Oh, Mandy, ja. Mensch, Mandy muss auch nochmal hochgezeigt werden zum Abschied. Nicht zu viel, das dürfen wir ja nicht. Und grabbel mir nicht an den Hygieneöffnungen rum. Kannst du dir die Luft jetzt rauslassen? Oh, guck mal, das sieht ja so geil aus. Guck mal. So, ich beende das jetzt. Zack. Das haben wir schon mal zu. Also, Mandy riecht aber auch ein bisschen komisch. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn jetzt der Rest am Laufen? Der Rest, dieses hier kann auch zu. Viel Spaß beim Kofferpacken. Wie geht das zu? Keine Ahnung. Guck mal, LBZ muss Kofferpacken. Schönes Wochenende. Jetzt bin ich hier. Jetzt machen wir 1000 Mikes. Tschüssi, 1000 Mikers. Ja. Auch den haben wir zu. Und jetzt machen wir auch noch Mixelair zu. Ach, ja. Jo. Ich kapiere jetzt immer noch nicht, wie man auf so eine Gummipuppe kommen kann. Ist jetzt alles raus? Wieso, wie man darauf kommen kann? Nee, wie man da kommen kann in so einer Gummipuppe. Ja, das ist mir... Also wenn du da einen Fetisch hast, dann kannst du ja nie so mit so einem Strandball spielen, oder? Ich kann mir das... Also das, die ist... Wahrscheinlich war die Verpackung viel besser. Weißt du, du erwartest dann... Ach, naja, egal. Da gibt es ja auch diese richtigen Puppen. Das ist ein einfacher Karton gewesen. Ach so. Schönen Abend euch allen. Ach so, ja. Aubacke. Der war mit... Andrew. Ich staune immer, wie viele Leute da durchhalten bis zum Schluss in diesem Chat. Ich würde mir unser Gequatsche nie anhören. Au Backe. Wir haben aber alles gegeben. Mehr war nicht drin. Ja, wir haben vor allem alle Themen abgearbeitet. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich heute auch nicht erwartet, ey, weil das echt wirklich viel war. Und ich habe schon gar nicht, ich habe noch drei Themen drauf, aber ich habe es nicht mehr reingeschrieben, weil mir das echt zu viel vorkam. Ja, ich hatte auch, das muss ich sagen, ich hatte aber auch schon zwei, drei rausgelöscht. Über irgendwas hatte ich auch schon einfach einen Artikel geschrieben, weil es einfach, sonst wäre es zu viel geworden. Also ich sag mal so eine Bildschirmseite und dann fange ich aber an schon zu gucken, weil sonst, boah, das ist halt die Erfahrung, dass das schon zwei Stunden sind, so eine Bildschirmseite. Guck mal, Stellinger auch da, also es ist, ja. Also Interesse ist offensichtlich bei den Leuten noch da, würde ich sagen, ja. Ja, Jörg, man muss sich auch immer aus so einem Loch, das immer alles umherum nur die Bekloppten sind, selber rausziehen und auch mal an den schönen Dingen festhalten. Ne? Ja, aber manchmal ist es echt, boah. Jetzt wird das Wetter ja auch wieder sonniger. Dieses Wochenende kannst du auch eine Stunde weniger schlafen, weil die Uhr vorgestellt wird. Ja, ich weiß. Aber da gibt es bestimmt jetzt auch wieder. Jetzt, glaube ich, hab heute zu viel gemeckert. Da werden bestimmt wieder Säge finden, die mir jetzt erstmal wieder einen vertellen wollen. Ey, ich finde es so schön. Sollen sie mal alles schön an die E-Mail-Adresse schreiben? Ja, genau. Jetzt überlege ich gerade, wenn Krümel eine Stunde... Also cool. Obwohl, es ist ja, das, also der Check war ein paar weniger, die Downloads wurden schon weniger. Wir sind jetzt raus. Vor Event ist auch nicht mehr... Es ist die VIP-Zeiten scheinen vorbei zu sein. Wir haben uns zu oft daneben benommen. Und ich habe mir jetzt auch noch einen Porsche gekauft. Scheiße, wie kann ich jetzt nicht mehr absetzen? Ja, jetzt ist, die Klickzahlen lassen nach und dann passt das leider nicht mehr. Oder die Chat leert sich schnell. Naja, ist auch spät schon. Achso, hier wollte ich mir, das kann ich mir hier jetzt irgendwie speichern. Ja. Mitschnitt anzeigen? Nee, anzeigen? Nee, speichern als. Ja, geht auch so. Speichern. Ja, das ist auch besser jetzt, sonst kommen dann noch 3 Millionen, die den Chat verlassen. Nehmen wir eigentlich noch auf? Ja. Das ist ja immer so spannend. Eigentlich müssten wir uns angewöhnen, eine Mystery-Final-Koordinate zu spoilern am Ende. Soll ich mal eine spoilern? Dann kriegst du richtig. Nee, ich spoilere mal kurz, ich spoilere mal eine. Die bringen dich um. Ja, Quatsch, die bringen mich nicht um. Aber die Groundspeak-Seite bringt mich um. Wir können ja die Datenbank aus Facebook vorlesen. Mal sehen, warte mal. Gibt es denn hier? Ach, diese Seite, das macht mich echt fertig. Das kriegt die Telekom auch nie hin, ne? Nee. Jetzt ist aber auch die Stimme platt, muss ich sagen, merke ich. Nee, das ist mit der Telekom, das nervt echt. Also das muss ich auch sagen, das kriegen sie überhaupt nicht in den Griff. Ich sag euch mal was. An der Koordinate 5321 243 1003 310 findet ihr eine Dose. Und da liegt wirklich eine Dose. Aber? Nix aber, da liegt eine Dose. Und das ist tatsächlich eine Dose mit Logbuch. Achso, ich dachte, richtig auch Mystery? Ja, ist ein Mystery, natürlich. Ist ein Mystery, der da liegt. Ist das schon archiviert, oder? Nein, er ist offen. Ich werde morgen ja auch wieder auf Mystery-Tour gehen, tatsächlich. Nee, gar nicht wahr, übermorgen. Mit dem Team Spikeman. Mhm. Die Spikemans. Da freue ich mich auch schon drauf, muss ich sagen. Oh, was ist denn mit meinem Fritz-WLAN-Repeater? Echt, du Scheiße, nee. Wie ist denn da der Passwort? Ich weiß es doch nicht. Das ist immer Passwort in der Zahl, also Passwort 1. Sind wir jetzt draußen? Ja, nee, dann, ich habe noch nicht Stopp gedrückt. Ach so, soll ich? Haben wir uns verabschiedet? Machen jetzt auch mal Stopp, genau. Wir haben heute genug erzählt. Genau. Bis dann. Tschüss.